Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Gut, wie auch immer, wir sind vollzählig 5 Minuten über die Zeit und ich eröffne hiermit die Versammlung. Wir benötigen einen Versammlungsleiter. Wie ich eben schon gesagt habe, mir geht's nicht besonders. Es wäre gut, wenn es jemand übernehmen könnte. Ich schlag Alex vor. Okay, wenn es sein muss. Bin dafür. Ich auch. Ja, auch für. Du kannst das einfach gut. Bin überhaupt nicht vorbereitet. Macht nichts, wir auch nicht. Okay, dann suche ich mal das Pad raus. Danke. Okay, dann müssen wir noch das Protokoll vom letzten Mal durchgehen. Der Link ist im Protokoll, Zeile 34. So, überfliegen wir mal kurz. Ja, ich habe schon eingetragen, bin dafür, das anzunehmen. Ich bin auch dafür. Ich auch. Ich war nicht da, enthalte mich. Bin dafür und rüge mich selbst für mal wieder nicht eingetragene Tätigkeit. Ich sag da nichts mehr zu. Doch, tu es bitte. Ich brauche das. Okay, das haben alle gehört. Okay, anscheinend hatten wir keine weiteren Hausaufgaben aus dem Protokoll, wie ich das hier sehe. Da ja sich einige schon bereit erklärt haben, das Protokoll so zu akzeptieren, frage ich noch den restlichen Carsten. Ach, hat sich schon da eingetragen. Steffi? Bin dabei. Okay, ich ebenfalls. Fitz enthält sich und Daniel und Jörg sind, glaube ich, noch nicht da und Chrissy ist eben falls abwesend, das heißt, alle haben abgegeben, damit ist das Protokoll angenommen. Wir haben eine Statistik, die besagt, wir haben keine Mitglieder, aber einiges an Geld, was ja ganz gut ist. Ah, Chrissy ist jetzt da, es ist 20.38 Uhr. Hallo Chrissy. Hallo, guten Tag. Ich soll von Jörg aus sagen, dass sein Mumble sich nicht verbindet und er deshalb nicht in den Raum kommen kann. Und hat jemand das Pad bitte für mich? Vielen Dank. Der Mumble-Admin kommt nicht ins Mumble. Ja, ist ironisch. So, jetzt haben wir auch Mitglieder. 6309. Da kommen aber heute noch ein paar Austritte hinzu, die gerade bearbeitet werden. Okay, gut. Barkassenbestand sind knapp unter 1000 Euro. Etwa 29.000 sind auf dem Sparkassengiro und 139.000 in etwa auf dem Renditekonto. Erstes Ticket aus dem Request-Tracker, Ticket Nummer 61724, trägt den Titel Finanzrat, bezieht sich auf den Finanzrat und dessen Satzung und hier, das wurde wohl von Steffi eingebracht. Kannst du was dazu sagen? Ja, Moment, ich war gerade noch woanders. Zum Thema Finanzrat. Der Landesvorstand muss 2 Mitglieder in den Finanzrat entsenden. Wir hatten da auf dem LPT kurz drüber gesprochen. Und Das ist bereits geschehen. Das ist bereits durch den letzten Landesvorstand geschehen. Da wurden Frank Herrmann und, oh Gott, wer war denn der zweite, Carsten? Weißt du das noch? Der Lukas. Ah ja, genau, Lukas Pieper, genau. Die wurden in den Finanzrat gewählt von uns. Aber nur bis jetzt, haben wir, glaube ich, gesagt. Ja, nur bis zum letzten LPT eigentlich. Okay, kann dann jemand nochmal das Protokoll dazu raussuchen? Also auf der Webseite oder auf der Wiki-Seite des Finanzrates Mitglieder steht Lukas Pieper bis Beschluss LPT. Ja, aber das mag ja alles schön sein, dass das da auf dieser Wiki-Seite steht. Die Frage ist, was steht bei uns im Protokoll? Das ist auch auf der Wiki-Seite verlinkt, glaube ich. Ich gehe mal schnell hin, einen kleinen Moment. Okay, super. Davon ab. Frank Herrmann ist der Zweite. Danke. Darf ich? Ja, bitte. Davon ab wäre es ganz gut, wenn von zum Beispiel Finanzratstreffen auch mal Infos an uns weitergegeben würden, weil ich stand jetzt zum Beispiel diese Woche, ich habe ja viel zum Thema OG gesprochen und auch noch zu anderen Themen, die Finanzen betreffen, wie Oxford Berg und musste erstmal das Protokoll lesen, weil darüber keiner informiert hat. Ja, da hast du recht. Also die Beauftragten sollten eigentlich ihrer Berichtspflicht nachkommen. Also da müsste sich dann vielleicht irgendjemand bei uns im Vorstand jetzt mal verpflichten, Beauftragungen immer wieder mal hinterherzulaufen, dass wir auch zeitnah Berichte dazu bekommen. Ja, trotzdem möchte ich aber die ganze Sache nochmal zur Wahl stellen. Einfach. Wir haben damals, und da bin ich ganz ehrlich, aus Not nicht die damalige Schatzmeisterin gewählt. Ja, wir wissen alle warum. Die ist jetzt aber vorhanden. Und ich bin da ehrlich, ich hätte sie auch ganz gerne da drin, in diesem Finanzrat. Geht mir auch so. Ja, bin ich auch dafür. Wenn's also jetzt sie darum wollt geht, jetzt die Schatzmeisterin da rein? Okay. Meines Wissens nach ist das in den meisten Landesverbänden so. Es hatte mir damals auch Swanet bei der Vorstellung so gesagt, dass das grundsätzlich so gedacht war, ich weiß nicht, inwieweit das richtig ist, dass der Gensek und der Schatzmeister des jeweiligen Landes eben Mitglied im Finanzrat sind. Steht auf jeden Fall in der Finanzratsordnung steht das drin, dass es der Schatzmeister ist und jemand anderes noch. Okay, ja, wenn das da schon so verankert ist, ansonsten hätte ich da halt zwei Piraten genommen, die sich da halt mit beschäftigen, weil ich glaube, wir haben genügend zu tun. Ja, aber das Thema ist sehr wichtig, glaube ich, auch für das Land NRW. Wir können ja oder sollten dringendst mal die Zahlen rumschicken, die da auch ja öffentlich einsehbar sind. Und da wird, glaube ich, sehr schnell klar, warum unbedingt Leute von uns da rein sollten. Ja, ich sehe das ein bisschen zwiespältig. Die Frage ist, wie viel Zeit kostet das und wie viel Zeit habt ihr dafür? Laut Finanzordnung der Bundessatzung ist es ja so, dass die eigentlich über die Landesmitgliederversammlung gewählt werden oder ernannt werden. Und das kann natürlich der Schatzmeister und der Gensek sein. Entscheidet aber dann in der Form natürlich die Mitgliederversammlung. Für mich ist halt die Frage, welche Ressourcen habt ihr? So wie es momentan läuft, ist es, glaube ich, eher suboptimal, weil wenn, muss ein vernünftiges Berichtswesen auch stattfinden. Wenn man daran teilgenommen hätte, hätte ich ja auch berichten können. Die beiden, die eigentlich dafür entsendet worden sind. Ja, keine halt Frage. Ich suche gerade noch den Link zur Finanzordnung, wo das dann nochmal drin steht, dass entweder auf dem LPT eben gewählt werden soll oder eben der Landesvorstand in einer Vorstandssitzung das entsendet. Da schicke ich das auch noch mit rein ins Pad. An der Stelle mal kurz guten Abend, Entschuldigung für die Verzögerung. Guten Abend. Namens Jörg. Jörg? Hat er Jörg gesagt? Das ist Daniel. Oh, Daniel. Sorry. Ich lese hier gerade. Ich habe Jörg gelesen. Okay. Sorry. Könnte ich einmal das Pad bitte haben? Okay, da das jetzt nicht, nicht sonderlich geklärt ist, sollen wir das noch einmal verschieben? Ja, was ist denn, also Carsten, würdest du dann auch da reingehen als Generalsekretär? Ja, würde ich. Okay. Dann schlage ich hiermit offiziell vor, dass wir Steffi und Carsten beauftragen, das zu machen. Gut, gibt es dazu noch Aussprachewünsche vom Vorstand zu diesem? Ich hätte einen Vorschlag zu machen. Und zwar, dass wir diese Beauftragung nur machen bis zu einem LPT, auf dem wir dann diese Beauftragten wählen lassen. Guter Vorschlag, ich bin dafür. Ja, und ich würde gerne eine aktuelle Stunde zu dem Thema haben, eine extra Sitzung, wenn ich das mache, weil da müssen wir uns mal ganz dediziert drüber unterhalten, länger unterhalten und uns klar werden, welches Szenario welche Auswirkungen für uns hätte. Machen wir. Hast du da einen terminlichen Vorschlag, Carsten? Ad hoc nein, müsste ich mit Steffi abstimmen, aber würde ich gerne mit mindestens einer Woche Vorlaufzeit machen, damit jeder sich das Ding angucken kann, jeder einlesen kann, die entsprechenden Quellen anzapfen kann und wir uns dann darüber verständigen können. Okay, also wir haben jetzt eine Wortmeldung, glaube ich, von Matthias Schrade und Orange Bay ist wohl auch hier und könnte vielleicht nochmal was zum Stand im Finanzrat sagen. Lass mal Matthias jetzt schon immer sprechen. Ja, also mir ging es jetzt ja um das, weshalb ich hier eingeladen worden, Stichwort Shop. Also ihr seid jetzt gerade im ganz anderen Thema, aber das sollte ich relativ bald machen, weil ich nicht lange hier bleiben kann. Okay, also wir bringen das Thema jetzt erst hier kurz zu Ende und dann kommen wir auch dazu. Frank, möchtest du noch irgendwas berichten aus dem Finanzrat? wenn ich das kann. Funktioniert das so? Ja. Okay. Ja, also ich habe jetzt gerade die Mailingliste bekommen. Das war jetzt die Reaktion, dass ich jetzt überhaupt hier ins Mammel reingesprungen bin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt vorher schon besprochen hattet, weil nach der Sitzung Finanzrat in Dortmund war besprochen worden, eine Mailingliste einzurichten und da ein Protokoll drauf zu veröffentlichen, was aber bis jetzt zumindest nicht passiert ist. Gab es diese Mailingliste schon vorher oder ist die jetzt gerade entstanden irgendwie? Also von uns nicht entstanden. Also ich weiß von keiner Mailingliste. Ich habe heute im Twitter irgendwas gelesen, dass es da eine neue Mailingliste gibt. Ich weiß aber noch nicht, wofür die ist. Swanet hatte getwittert, schon wieder eine neue Mailingliste. Okay, dann ist das ja augenscheinlich, weiß ich nicht, Zufall. Also das ist 5 Minuten her, da bekam ich jetzt halt die erste, also die Mitgliedschafts-Mail von dieser Mailingliste und ist die erste Reaktion seit dem Finanzrat. Das war ja die erste Sitzung in Dortmund. Die war etwas, zum Schluss ging es da ein bisschen hoch her. Und das Ergebnis war, also ein Protokoll sollte verschickt werden und man war sich einig, dass man kein Ergebnis hat. Es ging um Neuverteilung, neuer Schlüssel vielleicht für die Geldverteilung im Bund. Aber das gab, wie gesagt, kein Ergebnis. Es sollte halt über Mailingliste nochmal diskutiert werden und dann eine neue Sitzung im September vorbereitet werden. Also das Protokoll zu dieser Sitzung steht im Wiki. Und wir haben da ja einen Vorschlag schon zu bekommen vom Bund, wie da die Verteilung aussehen sollte. Gut, dann muss ich mich entschuldigen durch die Arbeit hier. Im Landtag habe ich jetzt das nicht mitgekriegt, was im Wiki steht. Mein Punkt war, ich hatte mal ganz kurz mit Lukas gesprochen, aber das ist auch schon ein paar Wochen her, um nochmal auf diese Mailingliste zu drängen, weil da sollten sich die Leute eigentlich, die in Dortmund waren, nochmal unterhalten. Aber wie gesagt, das war einfach nicht passiert. Den Stand Wiki kenne ich jetzt leider nicht. Okay, hat noch jemand Fragen an den Frank? Dann danke ich dir, Frank. Also, ich weiß nicht, ich könnte noch kurz was erzählen. Es ging ja darum, überhaupt die Finanzen vorzuplanen für die Bundestagswahl. Und da wurde eine Umfrage gemacht und es war eigentlich so für alle, sag ich mal, ganz, ganz positiv mit den zu erwartenden Zahlen, also dass man da einen Etat von 1 Million Euro durchaus zusammenbekommt, unter der Voraussetzung, dass alle Mitglieder natürlich auch bezahlen. Das war dann wohl eine sehr hitzige Diskussion nachher, als es darum ging, dass die Bundesländer, die jetzt schon Wahlen gehabt haben, wo die Piraten halt eingezogen sind, in die Parlamente, allen voran natürlich Nordrhein-Westfalen, doch sehr hohe Summen ausstehen haben Anfang nächsten Jahres, durch die Parteienfinanzierung voraussichtlich. Und da kam dann halt eine Diskussion auf, ob man das dann nicht auf alle irgendwie anders aufteilen könnte, als es bisher vorgesehen ist. Das ist Stichwort Länderfinanzausgleich, ne? Ja, es gab dann ein paar Anmerkungen, dass ja es völlig normal ist, dass wenn Länder eine Wahl gehabt haben und eingezogen sind in die Parlamente, dass die immer einen großen Schub haben in der, was ihre Finanzausstattung angeht. Das ist halt im Moment Nordrhein-Westfalen als besonders großes Land. Das wird dann im Folgejahr Niedersachsen hoffentlich sein. Und so wird es noch 3 Jahre weitergehen, bis jedes Bundesland mal dran war und die Piraten hoffentlich überall dran sind. Aber so lange wollte man halt nicht warten, weil da regelt sich ja der Finanzausgleich wieder von selbst. Also kommen wir mit dem jetzigen Schlüssel wieder aufs Gleiche raus. Es ging wohl darum, einfach vorher jetzt schon an die Gelder, also die Gelder anders zu verteilen und dann an Darlehen der Landesverbände, das war jetzt war zwar angeregt worden, also ich habe, ohne das abgestimmt zu haben, gesagt, dass es sicherlich eine Möglichkeit gibt, wenn hier in Nordrhein-Westfalen eine Finanzplanung gemacht wird, dass auch Geld an den Bund zur Verfügung gestellt werden kann. Für eine Wahl, falls das notwendig ist, dann müsste man halt drüber reden. Und das war aber jetzt nicht weiter, war nicht so, würde man sagen, gewünscht. Es ging eher darum, einfach alles neu, also das neu zu verteilen, anders zu verteilen. Aber wie gesagt, ohne Ergebnis. Das war halt dann vertagt worden, weil es war auch für alle die Situation so, dass es ja für alle logischerweise die erste Sitzung war und recht wenige sich eigentlich auch richtig vorbereitet hatten. Da gab es ja einen Grundtenor irgendwie bei den Leuten. Also wollten die mehr für ihre eigenen Länder haben, wollten die mehr für den Bund haben? Wo lag da eher die Grundstimmung? Schwierig zu sagen, weil jetzt, also sag mal so, gegen mehr Geld hatte niemand was. Also wenn jemand Argumente findet, dass das eigene Land mehr Geld bekommt, dann nimmt man das gerne mit. Es war aber auch so, dass einfach also am Anfang war das eigentlich sehr positiv, weil die Planzahlen, die die einzelnen Landesverbände eingebracht haben, die haben die Summe, wie gesagt, die 1 Million, die war avisiert ganz am Anfang, die kam dadurch zustande. Also da fehlte, glaube ich, 30.000 Euro oder sowas. Und das war eigentlich für alle etwas verblüffend, weil zu Anfang die Tendenz eigentlich war, es ist zu wenig Geld da. Wir haben nicht genug, wir können uns das alles nicht leisten. Und man merkte dann aber mit den erwarteten Zahlen, dass das doch wohl erreichbar ist, dass man die Summen zusammenbekommt. Und dann ging es halt nur darum, da gibt es dann halt noch was zu verteilen. Da stand diese große Summe bei NRW, 300.000 Euro, und sie schien mir dann so, dass die doch recht attraktiv ist. Und für die anderen. Oder für den Bund, sagen wir es mal so, ich sage es ganz deutlich. Ist wahrscheinlich auch schon rausgekommen an anderer Stelle. Okay, Fitz hatte noch eine Frage. Nur eine Anmerkung. Ich würde das gerne in diese Sprechstunde vertagen, weil wir haben eine riesig volle Agenda und ich glaube, das jetzt alles aufzuwälzen, das schaffen wir heute nicht. Alles klar. Ja, dann wie gesagt, danke Frank. Wir kommen dann auf dich nochmal zurück, wenn der Termin feststeht. Wäre schön, wenn du dann auch daran teilnehmen könntest. So, gut. Wie verbleiben wir jetzt hierbei? Sollen wir jetzt hier schon eine Abstimmung machen und kommissarisch bis zum nächsten Landesparteitag Carsten und Steffi benennen als Vertreter NRWs für den Finanzrat, oder sollen wir denn nicht so tun? Also ich wäre dafür. Dafür. Okay, dann werde ich das jetzt hier zur Abstimmung bringen. Carsten? Ich enthalte mich. Okay, Daniel? Enthalte mich an der Stelle auch. Ich bin einfach zu spät da reingeplatzt. Okay, ich bin dafür. Fitz? Dafür. Klaus? Dafür. Ralf? Dafür. Steffi? Ich bin auch dafür. Okay, Chrissy? Dafür. Gut, dann ist das so beschlossen bei 2 Enthaltungen. Dann Antrag an die Tagesordnung, da Matthias gleich weg muss, würde ich jetzt gerne das Thema UG vorziehen. Hat da jemand Einwände? Ich glaube, dass das ein recht umfangreiches Thema wird, weil da ist alternativ noch Daniel in der Warteschleife, der ganz kurz was im nicht öffentlichen Teil uns mitteilen wollte. Ja, aber ich meine, das von Daniel kann, also wir haben dem, ich muss da jetzt mal bitte kurz für den Matthias sprechen, wir haben ihn vorher eingeladen, dass er kommt und dass es direkt am Anfang behandelt wird. Er hat gesagt, er hat nicht wenig Zeit, und ich finde das auch wichtig, und wenn man ihm zuerst sagt, dass er zuerst dran kann, finde ich es unfair, dann noch was davor zu schieben. Ich unterstütze das. Dem schließe ich mich an. Okay, dann gehe ich davon aus, dass wir weitermachen mit der UG. Wer möchte das denn gerne jetzt vorantreiben, dieses Thema? Wer möchte dazu was sagen? Also wir haben den Matthias dazu eingeladen, dass er uns was dazu sagt. Also er hat uns diese Woche angerufen, und wir haben ihn gebeten, dass er in die Vorstandssitzung kommt, um uns das, was er am Telefon gesagt hat, in der Vorstandssitzung mitzuteilen. Und da würde ich ihn gerne drum bitten. Okay, Matthias, du hast das Wort. Gut. Es gibt, für die, die das noch nicht wissen, es gibt den Plan seitens des Bundes, einen Shop auf Bundesebene einzurichten, beziehungsweise einen sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Abwicklung erfolgt dabei über die Partei direkt, über eine gesonderte Buchung letztlich innerhalb der Partei. Es gibt seitens NRW die Planung, eine UG zu gründen, also sprich eine Firma, die entsprechende, im Prinzip die gleichen Geschäfte letztlich, also T-Shirt und ähnliche Merchandising-Artikel, hier abwickeln soll. Das Problem, das sich dabei stellt, ist, lassen wir mal irgendwelche Dinge wie beispielsweise, dass per Satzung der Bund sowas erst genehmigen muss oder ähnliches mal komplett außen vor, sehe ich im Kern in dem Effekt für die Parteienfinanzierung. Es ist so, dass durch die Abwicklung über den Bund der Umsatz, und zwar der komplette Umsatz, der hier erzielt wird, zu 100% für die Parteienfinanzierung im jeweiligen Jahr des Umsatzes wirksam wird. Wenn man es über einen Shop, über eine UG oder eine andere Rechtsform außerhalb der Partei abwickelt, so wie es in NRW geplant ist, führt es zum einen dazu, dass nicht der Umsatz, sondern nur der ausgeschüttete, Betonung auf ausgeschüttete Gewinn wirksam wird. Und dieser ausgeschüttete Gewinn wiederum wird erst logischerweise nach Ende des Geschäftsjahres, also beispielsweise dann eben jetzt bezogen auf dieses Jahr, würde er dann erst nächstes Jahr dann ausgeschüttet werden und würde erst dann in die Parteienfinanzierung eingehen. Das bedeutet, um es mal in konkreten Zahlen festzumachen, angenommen wir würden 100.000 Euro Umsatz über den Shop, über den Bund erzielen, dann ist das für die Parteienfinanzierung in diesem Jahr wirksam und fließt uns im Jahr 2014 dann mit der üblichen Zeitverzögerung dann zu. Wenn der Shop einen über NRW laufen würde und beispielsweise, ich nenne es mal optimistisch, 20% Nettoumsatzrendite erzielt, die wiederum auch zu 100% ausgeschüttet werden, was auch eine optimistische Annahme ist, dann würden 20.000 Euro irgendwann im nächsten Jahr, sagen wir mal im Mai, ausgeschüttet werden an den Landesverband NRW, fließen damit 2013 die Parteienfinanzierung ein und werden dann erst für 2015 ausgeschüttet über die Parteienfinanzierung. Das bedeutet, dass jeder Euro Umsatz, der über den Shop statt über den Bund über NRW läuft, die Partei letztlich 80 Cent kostet und außerdem ein Jahr später dieses Geld erst zufließt. Und deshalb sehen wir dieses Konzept, das NRW hier verfolgt, sehr kritisch. Okay, danke Matthias. Gibt es dazu Anmerkungen seitens des Vorstands? Steffi, machst du das mit dem Geschäftsjahr? Ja, gerne. Was wir, glaube ich, noch nicht gesagt hatten, dass wir bei der UG geplant hatten, das Geschäftsjahr zu verkürzen auf Ende November, sodass der Gewinn dann auch noch in 2012 in den Landesvorstand, in Landesverband zurückfließen könnte. Das löst dann eben zumindest mal, wenn man es schafft, den Jahresabschluss tatsächlich in dieser kurzen Zeit fertigzustellen und auch auszuschütten, dann löst es dann zumindest mal für 11/12 sozusagen das Problem der Verzögerung. Es ändert aber nichts daran, dass nicht der Umsatz, sondern nur der Gewinn wirksam wird. Und das ist der entscheidende Nachteil, der für die Partei einfach entsteht, dass dann eben, wie gesagt, bei einer optimistischen Betrachtung dann eben statt einem Euro dann jeweils nur 20 Cent in die Parteienfinanzierung eingehen. Gut. Da gebe ich dir erstmal recht. Dann der Punkt, den du angeführt hast, Matthias, was du noch außen vor lassen wolltest, dass wir ja laut Satzung das nicht dürfen und eine Genehmigung beantragen sollen. Das haben wir nach der schriftlichen Anmerkung von Swanhild bereits heute getan. Uns wurde von Swanhild mitgeteilt, dass der Bund im jetzigen Status überhaupt noch nicht so weit ist, diese Genehmigung zu erteilen. Das wäre, wenn ich mich richtig erinnere an die paar Zeilen, die habe ich euch auch eben weitergeschickt, erst im September soweit. Erst ab da könnten wir überhaupt diese Genehmigung bekommen. Das heißt, wir würden zum jetzigen Zeitpunkt zu keinem Punkt die Satzung dagegen verstoßen. Erstens, das Ding ist überhaupt nicht da. Zweitens, der Bund ist nicht bereit, diese Genehmigung zu erteilen. Nur zu diesem Punkt. Ich glaube, der Michael wollte auch noch einiges sagen. Also ich würde auch gerne noch eine Anmerkung machen. Ja, ich auch. Ja, Klaus. Okay, also ein Punkt, der in der Diskussion immer wieder aufgerufen wird, ist der Punkt, dass der interne Shop ja gnadenlos günstig ist, weil man ja gar keine Gewinnerzielungsabsicht hat, weil es reicht ja der Umsatz, der da generiert wird und dementsprechend könne man die Artikel quasi zum Einkaufspreis abgeben. Da gibt es an der Stelle zwei ganz gewaltige Punkte, die dagegen sprechen. Und zwar zum einen das Finanzamt, das jedem gewerblich arbeitenden Menschen irgendwann ohne Gewinnerzielungsabsicht Liebhaberei unterstellt und das ganze Ding dann unterbindet. Und das andere ist, dass die Mitbewerber an der Stelle dann auch durchaus auf den Plan kommen, wenn die Partei in dem Falle wirtschaftlich tätig wird und quasi Artikel, die von den Mitbewerbern auch verkauft werden, zum Beispiel T-Shirts und so weiter, zum Einkaufspreis quasi unter dem marktüblichen Preis verkauft, und zwar gewerblich verkauft und quasi damit in direkter Konkurrenz zu den Mitbewerbern steht und ja quasi Mitbewerber über das über das Verfahren, das man ja da die Partei finanzieren wird, ausboten will. Also da sehe ich auch durchaus rechtliche Bedenken. Was ist an der Stelle vom Bund aus bisher getan worden, um diese Bedenken da zu zerstreuen, beziehungsweise um das zu klären? Darf ich erst darauf antworten? Ja, bitte. Zum Thema Finanzamt. Das wird nicht unterbunden, sondern als Liebhaberei anerkannt. Und solltest du noch andere Dinge steuerpflichtig tun, beziehungsweise Verluste aus diesem Geschäft steuerlich geltend machen wollen, dann werden diese nicht mehr anerkannt. Weiter passiert in der Hinsicht nichts. Zum Thema Einkauf gestaltet sich das Ganze beim Bund ja über einen drastischen Mengenrabatt, was nichts mit Ausboten anderer Anbieter zu tun hat, sondern einfach die Menge ist da der Gewinnbringer. Mehr fällt mir da jetzt neutral nicht zu ein. Okay, vielleicht möchte ja Matthias noch. Ja, ich wollte auch nur kurz anmerken, es ist nicht die Absicht, dass man jetzt hier das Ganze exakt auf plus minus null führt. Es aber jedenfalls steht nicht der Druck sozusagen, da einen möglichst hohen Gewinn zu erwirtschaften, weil beim NRW-Shop wäre es im Prinzip so, wenn der am Ende mit einer Umsatzrendite von 1 oder 2% dann rausgeht, dann werden halt nur die für die Parteienfinanzierung wirksam. Für uns ist erstmal wichtig, dass möglichst viel Umsatz entsteht und nicht, dass dieser Umsatz möglichst rentabel ist. Das wurde möglicherweise etwas falsch verstanden. Der Bund erkennt aber auch das Argument an, dass diese Diskussion um diesen einen Punkt, möglichst viel jetzt im Anfang zu generieren, um an die relative Obergrenze zu kommen, in 2 Jahren wahrscheinlich keinen Hahn mehr interessieren wird, weil wir bis dahin diese Grenze eh erreicht und mindestens überschritten haben, oder? Also im Augenblick stehen wir im Jahr 2012, sind von der Obergrenze meilenweit entfernt, planen, einen hoffentlich erfolgreichen Bundestagswahlkampf zu führen, der die relative Obergrenze aufgrund der dann uns zustehenden Stimmen nochmal hoffentlich dramatisch nach oben verschiebt. Und außerdem haben wir bis dahin noch in 2 großen Ländern Landtagswahlkämpfe, auch im nächsten Jahr. Von daher würde ich sagen, wenn wir die relative Obergrenze, die aus heutiger Sicht schon mal mehr als 1 Million höher liegt, als wir sie aktuell haben, und in 2 Jahren realistischerweise eher 3 Millionen höher liegt als jetzt, erreicht haben, würde ich das Thema nochmal neu besprechen, ob wir da eine andere Struktur wählen. Augenblicklich sind wir da dermaßen weit entfernt, dass die Diskussion schlicht überflüssig ist. Das heißt, du glaubst nicht an den Erfolg. Okay. Ich glaube an den Erfolg im Sinne von, dass dieser Shop durchaus in der Lage ist, vielleicht einen 7-stelligen Umsatz zu erreichen. Aber ich gehe auch von einem Erfolg der Partei aus und gehe nicht davon aus, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl erneut nur 2% erreichen. Und dadurch gehe ich davon aus, dass sich die relative Obergrenze deutlich erhöht. Okay, wir haben noch eine Frage von Tobi. Ja, Matthias, wir kennen uns ja jetzt schon recht lange und wissen, die Fragen gegenseitig einzuschätzen. Deswegen nimmst du mir sicherlich nicht übel, wenn ich eine Frage stelle, die auch mir zugetragen worden ist. Wie kannst du ausschließen, dass das Interesse des Bundes in erster Linie daran steht, die Umsätze für die Bundeskasse zu generieren und zu verhindern, dass es in NRW einen Shop gibt, wo das Geld eventuell eben nicht dem Bund zugutekommen könnte? Also wenn ich bei einer optimistischen Umsatzrendite von 20% ausgehe, 5-mal so hohe Parteienfinanzierung, kommt allen zugute. Und durch den Schlüssel, den wir derzeit haben, wo die Parteienfinanzierung auf die Länder verteilt wird, profitieren da die Länder erheblich mehr davon, als der Anteil, der dann aus Gewinnen oder Parteienfinanzierung beim Bund landen würde. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde eine solche Frage, wer auch immer die, du bist jetzt hier nur Proxy gewesen, wer die stellt, muss ich sagen, das empfinde ich als schlichte Beleidigung, als dass wir hier irgendwo versuchen, das Geld an uns zu raffen. Also bekanntermaßen verteilt der Bund den allergrößten Teil der Parteienfinanzierung weiter, obwohl dann bei uns die Kostenexplosion durch den Wahlerfolg seit Berlin am größten war. Also hier geht es nicht darum, für einzelne Gliederungen oder für den Bund besonders viel Geld zu generieren, in Klammern, das ja auch dann in ferner Zukunft letztlich erst aufschlägt, wenn ganz andere Leute im Bundesvorstand wahrscheinlich sind, sondern es geht darum, dass die Gesamtpartei möglichst optimal hier sich weiterentwickeln kann. Also ich bin zwar Proxy, aber die Frage habe auch ich gestellt, auch wenn du mich da jetzt in ein schlechtes Licht mitgerückt hast, und ich finde die Frage durchaus gerechtfertigt. Und ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wie und wann dem Bund oder dem Land da Geld zufließen würde. Vielleicht kann Carsten die Frage ja mal beantworten. Was heißt zufließen? Bei welchem Modell? Wann? Bei dem Modell Bund oder bei dem Modell Land. Das würde mich als Basispirat brennen interessieren. Land ist ganz klar, fließt dann zu, wenn, kommt auf die Rechtsform an, kommt auf die Einlage an, wie viel wir noch aufstocken müssten, wenn wir die Firma gründen. Das kommt auf den Gewinnabführungsteil an letztendlich, und da werden wir natürlich alles abfließen lassen, was die Firma nicht zum Überleben braucht. Aber Zahlen kann ich dir jetzt nicht nennen. Und diese 20% Umsatzrendite, da müsstest du den Matthias fragen, wie er darauf kommt, weil das ist ja ein Bestandteil, mit dem er gerechnet hat. Was das Bundesmodell betrifft, weiß ich nicht. Das Bundesmodell hat ja wie nicht unbedingt, wie Matthias gerade gesagt hat oder angedeutet hat, so ein eigenes Konto, eine eigene Buchhaltung. So wie ich verstanden habe, ist das ein eigener Buchungskreis, so heißt es, glaube ich, nach Fachsprache. Da müsste vielleicht die Steffi gleich nochmal kurz erklären, was so ein Buchungskreis ist. Das ist aber nichts Getrenntes von der Partei, von den Finanzen. Wie das Geld da dann zustande kommt, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie der Bund mit Versandmaterial kalkuliert hat, mit Verpackungsmaterial, ob er das stellt. Ich habe gehört, es soll bezahlt werden, aber da kenne ich die Kalkulation nicht, also bezahlt werden von den Bestellern. Da kenne ich die Kalkulation aber auch nicht, weil es ist im Prinzip auch dort einfach noch nichts zu finden. Also im Wiki, das wo jetzt dann zum Beispiel eine Art Businessplan ist oder irgendetwas, weil der Bund, so hatte uns der Tom im Podcast bei euch ja erzählt, der Bund noch gar nicht so weit ist im Prinzip, dass sie schon mit Zahlen rausgehen können. So habe ich zumindest den Tom verstanden am letzten Sonntag. Mir geht es bei den Fragen, Matthias, natürlich einfach um Transparenz. Ich möchte das einfach verstehen können. Und auch wenn diese Frage verneint werden kann, ist das ja schön, wenn es da keine solchen Interessen gibt. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich auch interessant nachzuvollziehen, wie denn eine eventuelle Verteilung auch aus anderer Richtung, in beiden Richtungen aussehen könnte. Und was passiert denn, wenn es jetzt zwei Shops gibt? Und kann es das geben oder wie sieht das aus? Also zunächst einmal das primäre Interesse bei dieser ganzen Sache ist, die Einnahmen für die Gesamtpartei zu erhöhen, indem wir die relative Obergrenze möglichst bald erreichen. Und das erreichen wir, indem wir über einen solchen Shop möglichst schnell möglichst viel Umsatz generieren, sodass wir möglichst noch im laufenden Jahr diese Lücke zur relativen Obergrenze schließen. Bei uns ist dafür nicht relevant, wie viel Gewinn dieser Shop macht, sondern wie viel Umsatz dieser Shop generiert. Im direkten Vergleich bitte, es wurde gefragt, wie ich auf die 20% komme, ist ganz einfach. Ich habe eine äußerst optimistische Bruttoumsatzrendite, also Vorsteuern, von 30% unterstellt. Ich kenne keine Firma, die irgendwo auch nur ansatzweise solche Renditen im Bereich Einzelhandel erzielt. Klammern, es sind ja alleine 1.000 Euro an Kosten plus Sozialabgaben, so wie ich das verstanden habe, zu rechnen für die Geschäftsführung, die in NRW geplant sind, und habe dann eben davon abgeleitet, nach Steuern dann eine Nettoumsatzrendite von 20% unterstellt, um einfach möglichst eine optimistische Größe mal für NRW zugrunde zu legen. Realistischerweise sind in diesem Bereich eher Renditen plus minus 5-10%, aber ich weiß nicht, wie bei euch genau gerechnet wird. Die Basiskosten, die Sockelkosten müssen auch erstmal gedeckt werden, beispielsweise eben für den Geschäftsführer, beispielsweise für eine eventuelle Miete eines Lagers oder so. Da kenne ich die exakten Pläne nicht, aber wie gesagt, 20% war jetzt auch nur, um sicherzustellen, dass mir jetzt nicht irgendwo NRW schlecht rechnet. Aber für uns ist letztlich der entscheidende Faktor, für den Bundesshop, dadurch, dass es über diesen separaten Buchungskreis, so heißt es nach meinem Kenntnisstand tatsächlich, abgewickelt wird und innerhalb der Partei abgewickelt wird, ist nicht entscheidend, dass dieser Shop möglichst viel Gewinn macht und dieser Gewinn nachher ausgeschüttet werden kann, sondern entscheidend ist einzig und allein die Höhe des Umsatzes. Und der kann dann eben auch ohne diesen Renditedruck natürlich auch wesentlich leichter erreicht werden, als dass man eben versuchen muss, möglichst auch erstmal am Markt Preise zu finden, die sich noch durchsetzen lassen und dem NRW-Shop erlauben, möglichst eine hohe Rendite und damit auch hohe Gewinne, die man dann mittelfristig ausschütten kann, zu generieren. Zum Thema nochmal, um die Frage ganz klar von Tobias zu beantworten. Nein, wir haben definitiv keinerlei Gedanken in der Richtung, dass da irgendwie das Geld dann unbedingt beim Bund bleibt. Das kann ich absolut ausschließen. Warte, noch ergänzend dazu. Du hast jetzt gerade angesprochen, Geschäftsführergehalt und so weiter. Wie viele Leute plant denn der Bund einzustellen? Weil der Tom hatte in dem Podcast erwähnt, dass es natürlich auch dort Einstellungen geben wird und Fixkosten geben wird. Was ist denn da die Planung im Moment? Weil es ist ja nicht nur so, dass nur NRW mit Personalkosten plant, sondern auch der Bund bereits. Im ersten Schritt werden Tom und seine Frau das Ganze ehrenamtlich abwickeln. Wenn das Ganze ein gewisses Geschäftsvolumen erreicht hat, was wir jetzt einfach mal hoffen, dass es relativ schnell auch der Fall ist, dann werden wir an der Stelle uns Gedanken machen, wie wir das genau eventuell auch über eine variable Vergütung oder ähnliches dann umsetzen. Da bitte ich aber, dass dir Swanhild nochmal präzise das als Frage stellt, beziehungsweise dann eben auch die von ihr geplante ausführliche Veröffentlichung zu dem Thema auch noch abwartet. Ich möchte auch, weil ich jetzt schon eine Dreiviertelstunde hier insgesamt drin bin, eigentlich nur 5-10 Minuten Zeit hatte, auch kurz noch eine Sache bitten, wenn es hier irgendwelche Fragen oder Bedenken gibt, bisher ist das alles irgendwo eher diffus irgendwie und meistens mündlich zugetragen worden. Meine Bitte wäre, das soll ich von Swanhild auch weitergeben, dass bitte die Fragen einfach klar und sauber aufgeschrieben werden, gerne in einer Mail, gerne in einem gesammelten Pad, was auch immer, dass die Bedenken, die hier bestehen oder die Fragen, die bestehen, sauber auch beantwortet werden können. Weil zum Beispiel dieses Thema, dass das irgendwie die Gesamtpartei Umsatzsteuer schädlich machen sollte, das hat, ich glaube, bis gestern war das irgendwie noch eine Behauptung, die im Raum stand. Zwischenzeitlich scheint es Konsens zu sein, dass das nicht der Fall ist, was uns der Wirtschaftsprüfer von Anfang an bestätigt hat. Wir haben jetzt bereits, weil dann hier einige Dinge nicht geglaubt worden sind, eine Vielzahl von Fragen, die hier irgendwo uns zugetragen wurden, die wir mündlich schon längst bestätigt bekommen haben, was keine Kosten auslöst, haben wir jetzt den Wirtschaftsprüfer bereits beauftragt, uns das nochmal schriftlich zu geben, dass wir das auch vorlegen können. Das verursacht allerdings Kosten. Deshalb wäre es schön, wenn abschließend wir eine Liste der Fragen hätten, die zu klären sind, damit dann alle Leute hier auch wirklich sagen, okay, alle offenen Fragen sind beantwortet und das nicht irgendwo dann über drei Kanäle immer irgendwie rumwabern würde. Vielleicht, Tobias, kannst du diese Fragen vielleicht einfach sammeln und dann irgendwo im Laufe der nächsten Tage gesammelt, zusammengestellt in einem Pad oder in einer Mail einfach rübergeben, dann können wir das nämlich sauber eins nach dem anderen beantworten. Ob ich das sammle oder wer auch immer, da muss ich euch ganz klar den Vorwurf machen, wo ich auch ganz offen sagen muss, darüber ärgere ich mich massiv. Das, was der Bund in Sachen Fanshop an Transparenz an den Tag gelegt hat, ist wirklich ein Trauerspiel gewesen. Wir haben so oft gefragt, wo können wir öffentlich mal darüber sprechen, so wie das jetzt stattfindet. Erstmal danke an dich, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast, auch wenn du jetzt nur wenig noch hast. Aber das hätte man sehr viel früher lösen können. Und es ging nie darum, wer in irgendeiner Konstellation Recht hat, sondern es ging darum, es rechtssicher zu prüfen. Und ja, ich habe dir auch nicht geglaubt mit der Aussage. Und ja, ich hatte Unrecht, wie einige andere auch. Aber das ist vollkommen nebensächlich. Die Frage ist gewesen, haben wir eine belastbare Aussage? Und diese konkrete Frage, die wurde so oft gestellt von mir und von anderen und die hat sich in einer Rückmeldung dreimal gedreht, bis am Ende rauskam, ihr habt keine belastbare Aussage. Und die belastbare Aussage, dass ihr richtig liegt, es geht nicht um Umsatzsteuer, sondern um die Körperschaftssteuer in dem Fall, dass ihr richtig liegt, die kommt von Michael Levedack, der jetzt gerade dazugekommen ist. Die kommt von dem NRW-Steuerberater, so nenne ich ihn jetzt mal, um einfach zu sagen, wenn der Bund da einfach gemeinsam mit dem Land vernünftig und öffentlich, transparent, nachvollziehbar kommuniziert, dann hätte eine ganze Menge Ärger und Aufruhr schlichtweg nicht sein müssen. Und okay. Ich sage Warte mal bitte. Okay, ich gebe dir jetzt noch ganz kurz Gelegenheit, darauf ganz kurz zu antworten. Dann haben wir zwei Wortmeldungen aus dem Vorstand, die ich dann gerne vorziehen möchte, bevor ihr beide euch da weiter unterhaltet. Ich kann mich auch nicht mehr länger unterhalten. Ich bin schon lange überfällig jetzt hier. Also nochmal, wir haben sowohl an der Besprechung zum Fanshop, die vor zwei Monaten oder sowas in Mumble war, waren Swanhild dabei, da war ich dabei und da war auch Tom dabei gewesen, haben dazu schon ungefähr alles, was ich gerade gesagt habe, auch schon an Informationen gegeben. Wir waren beim Landesparteitag in NRW, wo wir die Sachen auch erläutert haben. Und Tom hat im Podcast sich ausführlich unterhalten. Also ich muss es zurückweisen, dass wir diese Information nicht schon längst gegeben hätten, nur eben immer wieder in verschiedenen Runden. Dass wir irgendwann auch sagen, ja, wir können jetzt nicht uns nur damit beschäftigen. Ich hoffe, dass da auch ein gewisses Verständnis für ist, weil die Informationen sind bereits da gewesen. Auch die Aussage, es ist eine belastbare Aussage von unserem Wirtschaftsprüfer, die genau die gleiche Aussage ist, die jetzt der NRW-Steuerberater auch gegeben hat. Nur haben wir diese Aussage uns mündlich geholt. Sie ist belastbar, sie ist eindeutig. Es hat auch der NRW-Steuerberater auch klipp und klar gesagt. Leider wurde uns einfach nicht geglaubt. Deshalb haben wir das jetzt extra nochmal, außerdem jetzt auch noch neben dem Steuerberater, nochmal schriftlich angefordert, in Klammern, was die Partei Geld kostet, Klammer zu. Aber offensichtlich ist es einfach wichtig. Meine Bitte wäre, und ich möchte es nochmal betonen, wenn jetzt noch irgendwelche Fragen offen sind, die ihr gerne geklärt haben möchtet, stellt sie bitte gesammelt, schriftlich, damit wir das sauber durchgehen können und nicht an 20 verschiedenen Stellen immer die gleichen Fragen wieder beantworten. Und am Ende stellt sich raus, an ganz anderen Stellen sind noch andere Fragen irgendwie offen, die vielleicht dann dieser Person oder einer anderen Gruppe noch nicht beantwortet worden ist. Das hat nichts mit bösem Willen zu tun. Das ist einfach nur, dass wir irgendwann mal hier abschließend diese Frageliste endlich bekommen. Bisher hatten wir die nämlich nicht einfach sauber zusammengestellt, irgendwo, um sie schriftlich abarbeiten zu können. Und jetzt muss ich auch wirklich dann langsam hier raus. Okay, dann habe ich ganz kurze Frage. Ralf, Chrissy, beziehen sich Fragen von euch jetzt direkt auf Matthias? Ja. Ja, also, aber ich wollte mich einmal kurz bedanken, dass du gekommen bist. Ich habe dich ja gebeten und möchte dich an der Stelle eben auch bitten, wenn du Bedenken hast, dann ruf bitte nicht alle Leute einzeln an, sondern verfass dann bitte auch eine Mail mit deinen Bedenken, damit wir das Ganze auch nicht an 20 verschiedenen Stellen separat haben, sondern damit wir das einmal auch schriftlich haben. Das hätte das Ganze wahrscheinlich wesentlich verkürzt. Danke. Okay, Ralf. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich werde jetzt meine Fragen, die ich eigentlich habe, dann schriftlich machen. Und kannst du mir denn, Matthias, auch versichern, dass dann diese Fragen auch fachlich fundiert beantwortet werden und mit Fakten belegt werden? Weil momentan habe ich immer nur Aussagen und keine wirklichen Fakten. Ihr habt gesagt, der Wirtschaftsprüfer hat gesagt und der hat gesagt und der hat gesagt, aber wir konnten uns nie darauf verlassen, was denn jetzt Fakten sind. Besonders, weil der Bund bis vor einem Jahr noch die komplett konträre Aussage getätigt hat. Aber meine Fragen kommen und ich gehe davon aus, dass die dann richtig beantwortet werden. Okay. Danke dafür und euch einen schönen Abend. Warte, Matthias. Warte, ganz kurz mal. Steffi hat noch eine Wortmeldung. Ja, aber nicht mehr zu Matthias. Nur nicht mehr zu Dank. Matthias Carsten. Ich aber, Matthias, ich habe Riesenprobleme mit den Spendenquittungen für die Plakate. Wo muss jemand sich hinwenden, der eine Spendenquittung für diese Großplakate haben will? An schatzmeister@piratenpartei.de. Okay, alles klar. Gut, dann danke, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich auch, ciao. Gut, in Ordnung. Gibt es Seiten des Vorstands jetzt zu diesem Thema noch Redebedarf? Wenn ihr möchtet, würde ich gerne noch ein paar Stichpunkte zu dem sagen, was das Warnet uns geschickt hat, wenn der Bedarf besteht. Ja, bitte. Können wir das auch dann bitte im Protokoll verlinken, damit man das nachlesen kann, weil das fliegt jetzt an einem vorbei. Ich weiß ja, was da jetzt kommt. Ja, das keine Frage. Total lieb, ja. Reiche auf jeden Fall nach, ja. Ich habe es gespeichert. Also, ich hatte Swanet, wie ihr ja vielleicht wisst, gestern angerufen, um da einfach mal Klarheit reinzubringen zum Thema Fanshop unsererseits und Bedenken des Bundes und des Shops bzw. Zentraleinkaufs des Bundes. Swanhild hat kurz dazu geantwortet, als sie gerade im Amt war, hat sie sich damals mit Carsten darüber kurz unterhalten. Der Kenntnisstand damals war, dass der Shop außerhalb der Partei gegründet werden muss. Swanhild hat sich dann weiterhin informiert und hat festgestellt, dass das doch innerhalb der Partei möglich ist, hat mündliche Bestätigung durch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Buchhalter eingeholt. Warte eben kurz, weil da steht wieder das Muss drin. Das Muss ist es nicht. Es war in dem Telefonat das Soll. Das ist ein großer Unterschied. Okay. Vielleicht beruht da auch darauf auch ein Missverständnis. Sie hat geschrieben Muss. Dann hat sie jetzt gestern ein umfangreiches schriftliches Gutachten beim Wirtschaftsprüfer angefordert und sie weist darauf hin, dass sie hofft, dass die Bedenkenträger sich in dem Fall an den Kosten beteiligen. Das Konzept des Bundes hat sie nochmal kurz erläutert. Hier geht es um einen langsamen Einsatz von Ware und langsame Steigerung des Umsatzes, damit keine Parteigelder verbrannt werden. Jeder Umsatz erhöht nach 2 Jahren unsere Parteienfinanzierung zu 100% des Umsatzes. Körperschafts- und Gewerbesteuer werden auf die Gewinne anfallen, sofern wir über 5.000 Euro Gewinn machen, was nicht geplant, aber durchaus möglich ist. Auf Beiträge und Spenden fallen keine Steuern an. Bestätigung durch Wirtschaftsprüfer schriftlich ist beantragt. Sie wiederholt nochmal, dass sie hofft, dass die Bedenkenträger sich an den Kosten beteiligen. Umsatzsteuerpflicht werden wir voraussichtlich noch in 2012 erreichen. Das betrifft nur den Buchungskreis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer ist auch hier beantragt. Ich erwähne jetzt nicht nochmal, dass sie sich wünscht, mit die Kostenbeteiligung. Ich gehe von meiner Seite nochmal kurz auf die Geschichte mit dem Buchungskreis ein, weil ihr da eben mehrfach nachgefragt habt. Separater Buchungskreis bedeutet einfach nichts anderes als klare Abgrenzung zum Parteienbereich. Es ist also klar identifizierbar, welche Kosten sind durch den Geschäftsbetrieb entstanden und welche Kosten eben durch die Partei, ebenfalls auf der Einnahmenseite das Gleiche, sodass man das steuerlich halt gut abgrenzen kann. Und da die Buchhaltung ja dann nur beim Bund liegt und da soweit ich weiß, da Fachpersonal vor Ort ist und das ja auch durch den Steuerberater mitgemacht wird, soll das wohl einwandfrei laufen. Das Konzept NRW ist laut Swanhilds Schreiben per Satzung verboten. Aufgabe des Bundesvorstands ist es, die Beschlüsse der Basis zu achten und durchzusetzen. Verboten natürlich nur insofern, als dass wir noch nicht die Genehmigung beantragt haben. Das ist meine Ergänzung an der Stelle. Doch, Bramwort. Ja, seit gestern. Okay. Aber da wusste sie das ja noch nicht, als sie das geschrieben hat. Hoher Einsatz der Ware, nach ihrem Kenntnisstand geplant, um schnell Gewinne zu erwirtschaften. Sie schreibt, wer ist der Geldgeber. Fanshop Bund will keine Gewinne generieren und kann somit günstiger anbieten. Was passiert mit dem Geldeinsatz NRW, wenn alle beim Fanshop Bund kaufen? Die Gewinne NRW werden erst in 2013 festgestellt. Gut, da hatte der Matthias eben schon von gesprochen, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, wegen dem verkürzten Geschäftsjahr, was sie nicht wusste. Sie schätzt, dass nur ein Zehntel des Betrages zusammenkommen, was der Bund erwirtschaften würde. Weil wir ja einmal die Gewinne und sie eben die Umsätze haben. Dann geht sie kurz noch auf den nächsten Bundesparteitag ein, dass da wohl unsererseits ein Shop geplant ist, der laut der Shop vom Bund ist für den BBT laut Hallenvertrag für die Piratenpartei kostenfrei. Fremde Shops müssen voraussichtlich Gebühren an den Hallenbetreiber zahlen. Eine Genehmigung für den BBT-Shop ist beim Bundesvorstand erforderlich. Bisher hat sie keinen Antrag gesehen und auch ihre Kollegen nicht. Warum sie nicht in die Sitzung heute gekommen ist, hat sie gesagt, sie hat keine Zeit, 2 Stunden zu verbringen, um 30 Piraten diese Dinge darzulegen. Sie nimmt sich lieber die Zeit, 4 Stunden Zeit, um alles ausführlich aufzuschreiben, damit sie die Infos dann an 300 Piraten weitergeben kann. Und sie wartet natürlich auch noch das schriftliche Gutachten ab. Sie hat sich mit mir unterhalten, weil ich eben vom Fach bin, die ihre Argumente halt nachvollziehen kann. Und sie hofft, dass ich euch das im Wesentlichen rüberbringen kann. Und darum hat sie mir das auch gerne schriftlich geschickt. Die ausführliche Stellungnahme wird folgen und sie weist auch an der Stelle nochmal darauf hin, dass sollte jemand weiterhin Bedenken haben, möge er sie bitte schriftlich einreichen. Okay. Ich hätte gerne eine Anmerkung gemacht zu dem, dass Swanhild sich wünscht, dass die Bedenkenträger sich an den Kosten beteiligen. Warst du nein oder ich? Ich würde gerne dazu eine Anmerkung machen. Ja, dann mach mal eben deine Anmerkung, dann macht der Carsten seine und dann werde ich auch noch eine Frage stellen. Okay, also klar, wer hier als Bedenkenträger bezeichnet wird, das ist der Landesverband Nordrhein-Westfalen. Swanhild möchte, dass wir uns an den Kosten der Dinge beteiligt, die sie da jetzt unternehmen muss, nämlich die ganzen Sachen rechtssicher darzulegen. Und da muss ich persönlich sagen, das sehe ich überhaupt nicht ein, und zwar in keinster Art und Weise. Der Bund will da ein Konzept ins Leben rufen und das, was wir fordern, ist nichts anderes, als dass sie ihre verdammte Pflicht tut, nämlich das Ganze rechtssicher und belegbar und nicht auf mündliche Aussagen fixiert darlegt. Deswegen sehe ich in keinster Art und Weise uns in der Pflicht, da irgendwelches Geld in die Hand zu nehmen. Im Moment hatten wir das nicht letztes Mal beschlossen. Wir hatten beschlossen, etwas gemeinsam zu machen, wenn es um die gemeinsame Kalkulation beziehungsweise um die gemeinsamen Standpunkte geht, beziehungsweise die beiden Konzepte gegeneinander zu halten. Da hatten wir beschlossen, dass wir da gemeinsam dann auch das Geld in die Hand nehmen. Aber nicht, wenn es um das Konzept für den Bund alleine geht. Okay. Ich würde gern zu dem Stichwort Ihre Pflicht Stellung nehmen. Meiner Meinung nach, ganz persönlich, hat sie das getan, indem sie sich sachkundig gemacht hat. Derlei schriftliche Aussagen sind für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bindend. Die können dafür haftbar gemacht werden. Insofern ist natürlich ein erheblicher Kostenaufwand mehr damit verbunden, wenn man sowas schriftlich niederschreiben muss. Da muss ich ganz klar sagen, ja und? Sorry. Aber es kommt mir gerade eher so vor, als wenn du gerade Swanhild hier vertrittst. Also ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir echt so vor. Und ich muss natürlich Klaus zustimmen. Nein. Also zusammen gerne. Das war auch immer der Tenor. Zusammen ja. Aber nicht, wenn jetzt nur dieses eine Konzept endlich mal auf schriftliche Füße gestellt wird. Das auf keinen Fall. Aber das nur dazu. Die zwei anderen Punkte mit schriftlich beantragen, kann ich auch kurz was sagen. Michael hat das heute einfach mal gemacht, hat das heute mal schriftlich beantragt, den Punkt 1, nämlich, dass wir diese Unternehmung über diesen wirtschaftlichen Betrieb aufnehmen möchten. Da kam dann halt zurück, ja, habe ich eben schon erwähnt, das geht erst ab September. Da ist man erst so weit, dass man diesen Prozess leben kann. Bei dem zweiten Punkt, dass man einen Stand kostenpflichtig erwerben muss, weil er nur für die Piratenpartei sei, ist schon eine gewisse Ironie dabei, dass wir dann auf einmal dann nicht mehr die Piratenpartei sind. Okay. Ich denke mal eher, das bezieht sich auf externe Anbieter. Der Matthias hat gerade sowieso geschrieben, dass der Vertrag zum BPT überhaupt noch nicht unterschrieben ist. Das heißt, das Ding, wovon man uns erzählt, dass es existiert, gibt es schon wieder nicht. Das sehe ich überhaupt nicht so, und ich glaube auch, dass es die Basis überhaupt nicht lustig findet, dass man dann versucht, auf der Seite zu mauern und zu sagen, okay, diese Konkurrenz oder die anderen, das scheuen wir jetzt, wir scheuen das niemals, wir sind offen für alle, ja, dass der Bund dann auf einmal diese Karte zieht und sagt, nee, wollen wir nicht, oder wir lassen die jetzt erstmal bis September hängen, ist für mich, ja, tendenziös, sag ich mal. Der ganze Rest, das, was Zwanil da an Steffi geschickt hat, das ist positives Auflisten, Konzept Bund, Knackpunkte, die auch gar keine Knackpunkte in Wirklichkeit sind, NRW. Was ist denn immer noch mit dem Punkt, dass man so einen wirtschaftlichen Betrieb nicht intern zu führen hat? Ja, also ich sage jetzt extra nicht zu führen hat bei einer politischen Partei. Was soll denn das? Ich würde den Michael auch bitte nochmal bitten, eben schnell den Link rauszusuchen zu dem Wiki-Statement von Bernd Schlömer, der 2009 noch gesagt hat, als Bundesschatzmeister, seine persönliche Empfehlung ist die Ausgliederung. Da hat er es schon erkannt und er hat es dort belegt, er hat es dort schriftlich niedergelegt. Das ist genau das, wo wir jetzt folgen. Und jetzt auf einmal ist alles so anders. Ich meine, in 3 Jahren kann sich jede Meinung ändern, das ist schon richtig. Aber 180 Grad war mir bei den Piraten eigentlich nie bekannt. Das erstmal dazu. Zu den ersten Punkten würde ich gerne was sagen. Also ich vertrete nicht Zwanhild, sondern ich habe ihre Argument vorgetragen und meinen Sachverstand mit eingebracht. Alles andere ist völlig wertfrei zu sehen. Zum Thema Genehmigung muss bis September warten. Meines Kenntnisstandes nach ist sowas bereits über die Verwaltungsmailingliste gelaufen, dass die entsprechende Beauftragte ja irgendwann nicht eingestellt, sondern dafür gefunden wurde und dass dann ab September, glaube ich, Genehmigungen erteilt werden können. Das hat sie lange vor unserem Antrag gesagt. Also nicht sie, sondern das kam über die Mailingliste eben. Darf ich nochmal eben kurz? Gern. Steffi, nach dem, was du vorgetragen hast, also erstmal nochmal zu dem Punkt, die Forderung kommt auch von mir als Basispirat, so etwas schriftlich klären zu lassen. So was mache ich als Unternehmer und dafür bezahle ich auch Geld. Und das ist meiner Meinung nach die verdammte Pflicht des Bundes, so etwas einklagbar, rechtssicher und belastbar klarzustellen. Und das uns zum Vorwurf zu machen, ist recht unverschämt. Es ist auch sehr schade, dass jetzt wieder keiner mehr dabei ist. Die regelmäßigen Gesprächsversuche enden genauso wie jetzt. Es ist keiner vom Vorstand dabei. Und das ärgert mich unglaublich. Und wenn ich von einem Piraten einen Satz höre, den du vorgetragen hast, dass sie nur mit dir spricht, weil du vom Fach bist, das muss ich so übersetzen, sie spricht nur mit dir, weil du in der Lage bist, das zu verstehen. Mit allen anderen spricht sie nicht. Auch meine Gesprächsversuche, und da habe ich auch als Basispirat einen Anspruch, meine Fragen zu dem Thema wurden nicht beantwortet. Und erst nachdem wir zugegebenermaßen mit vielen Leuten Druck aufgebaut haben, gibt es diese schriftliche Stellungnahme. Wenn wir das nicht getan hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Also insofern frage ich mich, wie man sich dann noch auf ein so hohes Ross setzen kann. Dass sie heute nicht da ist, das bedauere auch ich. Dass sie aber jetzt an der Stelle das Gutachten abwarten möchte und natürlich auch erkannt hat, würde ich jetzt sagen, dass hier weitaus mehr ausgeholt werden muss, um sie außerordentlich detailliert dazu Stellung nehmen möchte, kann ich auf der einen Seite nachvollziehen. Was keine Wertung ist, zu meiner Meinung zum Thema Shoppe Bund und unserer UG. Ich würde den Michael doch noch bitten, dann ziehe ich mich jetzt zurück, noch mal ein paar Gründe zu nennen. Da gibt es noch eine ganze Reihe, die auch für eine UG sprechen. Ja, können wir gleich machen. Ich würde trotzdem erst mal gerne jetzt mal auch meine Frage stellen. Und zwar, wieso brauchen wir eine Genehmigung und wieso gibt es ein Verbot, ein externes Geschäft zu betreiben von Seiten der Satzung und Partei? Tja, weil jemand nicht aufgepasst hat bei der Finanzordnung, schätze ich mal, bei der Übernahme oder bei der Abstimmung. Also ich habe vor einiger Zeit mal mit diversen Leuten gesprochen zu dem Thema und da hieß es, dass in letzter Konsequenz dieser Passus da nicht rechtlich durchsetzbar ist. Naja, was heute nicht zur Sprache kam, was einige von euch ja ereilt hat in den Telefonaten mit Matthias, war ja, dass man euch gesagt hat, wenn wir das Thema UG, GmbH in NRW so durchziehen, dass dann quasi wir gegen die Satzung handeln würden und parteischädigend handeln würden. Ich denke mal, das sollen wir auch nochmal aufs Tableau bringen. Das ist, ja, wie soll man es bezeichnen? Druck machen oder unverschämt? Ich weiß es nicht so genau. Ihr könnt dazu was sagen. Ich habe mit ihm gesprochen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Gespräch von einem durchaus sizilianischen Charakter begleitet empfunden habe. Ich hatte da auch nochmal nachgehakt und dann anschließend noch im Kummer gesprochen. Und er hatte das dann aber nochmal klargestellt, dass das nicht als PAV gedacht war, sondern dann würde er halt bloggen. Whatever that means. Dann würde er halt was, bloggen? Ja, bloggen. Du meinst schreiben? Ja. Also nicht abblocken. Aber auch nochmal zu den Bedenken, zu den Sachen, die Swandl da jetzt über Steffi verlauten lassen hat. Ich kann so einen Prüfungsanspruch etc. zwar auch nachvollziehen, aber das zieht sich doch auch echt jetzt schon über Monate und Monate und Monate, ohne dass da irgendwie ein Fortkommen ist oder dass da irgendwie mal wirklich was passiert, oder? Ja, weil wir ständig angeschossen werden. Wir können natürlich jetzt hingehen und können sagen, wir gründen das Ding jetzt. Map. Und dann haben wir nächste Woche keinen NRW-Vorstand mehr, oder was? Nein, jetzt überspitzt gesagt, dass es nicht so sein wird, ist mir schon klar. Ich wollte auch noch einen Schritt weiter gehen gleich mit Michael zusammen, nächsten Schritte machen. Aber wir sollten erstmal hier noch weiter diskutieren über dieses Thema, weil ich finde es, ja, also es ist schon, dass man, warum auch immer, das hätte ich ihn auch gerne noch gefragt, versucht, diese Parallelität abzuschaffen. Es kann doch nicht nur ums Geld gehen. Wenn sie sich so sicher sind, dass sie so viel billiger sind, dass sie so viel besser sind, dann frage ich mich, wo die das Problem haben, dass wir das extern machen dürfen. Ich bin immer noch der Meinung, das hat nicht innerhalb der Partei stattzufinden. Definitiv nicht. Gut, und ich habe, glaube ich, auch eine Mail rumgeschickt. Okay, das war ein etwas gewagter Entwurf, den ich da gemacht habe, aber ich sehe immer noch das große Ziel, dass wir eigentlich zusammenarbeiten und nicht gegeneinander oder parallel zueinander. Ja, aber wenn man sich uns immer entzieht, also nur ganz kurze Stippvisiten macht, Zeitknappheit halt anführt, das kannst du nicht diskutieren. Das ist nicht so ein Ding, was du mal eben zwischen Tür und Angel machen kannst. Und wie die Reaktion von Tom war auf deinen Vorschlag, hast du ja gesehen. Zumal man ja dann einen kompletten Tag von morgens bis abends damit verbringen musste, Leute hier hinzubringen, damit sie darüber sprechen. Ich habe jetzt nochmal den Link rausgesucht zu dem, was ich eben erwähnt habe. Ich schicke das mal meinen Kanal. Hatte ich vorhin schon gepostet, aber mach ruhig. Ach so, dann hast du es nicht an den Baum geschickt, ne? Doch, an Vorstandssitzung. Ich auch. Ich schicke es an den Baum nochmal, fertig. Ja, mach das. Also in Anbetracht dessen, dass wir um 11 Schluss machen möchten und wir noch eine ganze Menge Dinge auf dem Tableau haben, ist jetzt die Frage, wollen wir jetzt wirklich in diesem Punkt weitermachen? Ich würde gerne den Michael beauftragen, einen Ideenwettbewerb auszurufen, wo die Basis sich beteiligt, wo Vorschläge gesammelt werden, welche Werbemittel man gestalten kann, wie man sie gestalten kann, weil damit tun wir uns nicht weh, wir tun dem Bund nicht weh, aber das ist notwendig und da kann ja auch dann nachher der Bund wieder klauen gehen. Ist ja kein Thema, haben sie ja schon beim Konzept gemacht. Ja, aber dass wir zumindest diesen Schritt auf jeden Fall weiterkommen. Ja, finde ich gut. Ja, ja. Ja, würdest du das denn machen? Michael? Keine Antwort? Ich wusste nicht, dass ich gefragt bin. Es ging gerade um deine Beauftragung. Da würde ich mir gerne mal einen Tag Gedanken drüber machen, ob ich überhaupt weitermache nach diesem heutigen Abend. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass ihr weitermachen wollt. Ich habe auch noch eine ganz wichtige Fachfrage an Steffi. Es wird immer behauptet, das ist für mich ein wichtiges Argument, dass der Umsatz dieses Betriebes da in die Parteienfinanzierung geht und nicht nur der Gewinn. Wo steht das? Im Parteiengesetz. Ich muss den genauen Paragraphen, das habe ich in irgendeiner Mail nochmal raussuchen, kann ich dir jetzt ad hoc nicht beantworten. Aber es steht definitiv drin, ich habe das Gesetz hier liegen. Ich habe es auch schon mal nachgeschlagen, ich weiß nur die Nummer jetzt nicht. Okay. Ja, kann ich auch bestätigen, habe ich auch gelesen damals, als wir uns darüber unterhalten haben. Wo ich allerdings so meine Bauchschmerzen habe, von welchem Umsatz reden wir? Weil das Konzept vom Bund, was ich bisher gelesen habe, war im ersten Schritt ein Zentraleinkauf. Und der Zentraleinkauf, der generiert nur internen Umsatz, indem nämlich die Landesverbände, Kreisverbände und Piraten dort Werbemittel kaufen, um Wahlkampf zu machen oder ähnliches, um da halt hohe Mengen hinzukriegen. Das ist aber doch interner Umsatz. Gilt der auch? Also in dem Sinne sind damit gemeint Einnahmen. So steht es im Parteiengesetz. Und Einnahmen sind ja auch unsere Mitgliedsbeiträge. Allerdings ist das ja gesondert zu sehen im Geschäftsbetrieb, im eigenen Buchungskreis. Also alles, was da an Einnahmen generiert wird, ist dem zugrunde zu legen. Steffi, wenn der Shop 1000 T-Shirts kauft, sind das Einnahmen? Wenn der Shop die kauft, sind das natürlich keine Einnahmen. Wenn der Shop die aber verkauft, sind das Einnahmen. Das ist also schon für wesentlichen Unterschied. Dann ist es nicht der Umsatz, sondern dann ist es der Roherlös. Definition im Parteiengesetz ist Einnahmen. Es gibt auch betriebswirtschaftlich eine Definition zu dem Begriff Einnahmen. Und Einnahmen ist nun mal alles, was zufließt. Darf ich das dann nochmal verklären? Ich kaufe ein T-Shirt ein, das ist keine Einnahme. Ich verkaufe das T-Shirt und erziele dann eine Einnahme, korrekt? Selbstverständlich. Wo ist dann bitte der Unterschied zu unserem Shop? Bei uns sind nur die Gewinne wirksam und da auch nur der ausgeschüttete Gewinn. Unterstellen wir, dass wir eine UG gründen, haben wir gesagt, dass in den ersten Jahren glücklicherweise nur, ich glaube, ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube 25% waren es, des Gewinns in der UG verbleiben müssen. Der Rest kann ausgeschüttet werden. Also unterstellen wir mal, wir machen einen Umsatz, dem ist das Wort Einnahmen jetzt gleichzusetzen, um das Ganze zu vereinfachen, von 10.000 Euro in 2012. Einfach mal eine einfache Zahl zum Rechnen. Unsere T-Shirts kosten uns im Einkauf 7.000 Euro. Das heißt, wir haben einen Gewinn von 3.000 Euro gemacht. Davon verbleiben 25% bei der UG, um das Kapital zu erhöhen, und der Rest kann ausgeschüttet werden. Und darauf bekommen wir Parteienfinanzierung. Beim Bund wäre es so, dass auf die 10.000 Euro die Parteienfinanzierung kommt. Ja, verstanden. So, und dann darf ich kurz mal zu sagen, dass genau das eigentlich eine Sache ist, wo sich die Piratenpartei eigentlich gegen aussprechen müsste, dass solche steuerlichen Aktionen eben für die Parteienfinanzierung überhaupt rechtens sind und eben auch so fortgesetzt werden können. Auch wenn das schwierig ist, das durchzusetzen, aber aus piratiger Sicht denke ich wirklich, dass solche Aktionen, wo eben Parteien die Möglichkeit haben, ich sag mal, Zuflüsse zu generieren, über solche in Anführungsstrichen windigen Geschäftsparagraphen, finde ich völlig abartig. Ich finde an der Stelle eher richtiger, dass man ein Verfahren anstreben sollte, dass ein Geschäftsbetrieb, der ausgelagert ist, dem gleichgestellt wird. Nee, ich glaube, ich weiß, worauf der faire Pirat hinaus will. Mit dem Umsatz, also mit dem mit den Einnahmen, mit den puren Einnahmen, einfach das Steuergeld abzugreifen. Ich glaube, das ist das, was du im Kern sagen willst, ne? Genau, ja. Ja, herzlich willkommen an Bord, in NRW allerdings. Ralf, zu dir nochmal, das, was du gelesen hast, das ist der Zentraleinkauf. Das, was die jetzt anhängen, das ist dieser Fanshop. Und dazu kannst du noch nichts lesen. Es gibt dazu nichts zum Lesen. Dann ist gut. Dann habe ich ja nichts verpasst. Nee, du musst es dir anhören, wie wir auch. Und zu dir, Michael, ja, ich will natürlich weitermachen, ganz klar. Die Frage bitte an den ganzen Vorstand. Macht ihr weiter oder macht ihr nicht weiter? Es macht keinen Sinn, irgendwelche Windmühlenkämpfchen jetzt zu veranstalten und zu sagen, wir haben aber das tolle Programm, was wir ohnehin jetzt schon haben. Ich weiß ja, was wir schon selber uns entwickelt haben. Aber es macht definitiv nur Sinn, weiterzumachen und auch sehr kreativ weiterzumachen. wenn aus meiner Sicht erkennbar ist, dass der Vorstand weitermacht. Also ich stehe nach wie vor zu dem Beschluss, den wir das letzte Mal getroffen haben. Ich stehe auch zu dem Beschluss, den wir getroffen haben. Ich auch. Ich schließe mich da auch an. Obwohl ich mich damals enthalten habe. Ich habe eben schon gesagt, ich würde lieber mit dem Bund zusammenarbeiten. Ich auch. Ich enthalte mich. Ich würde mich an der Stelle auch ganz gern enthalten. Nö, keine Gegenstimme. Oder Pizza, war das eine Gegenstimme? Zählsatzenthaltung. Dass wir irgendwann zusammenarbeiten, ist ja auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Denn auch der Bund, das hat Tom auch gesagt in dem Podcast, ist auch nicht abgeneigt, tatsächlich das irgendwann auszugliedern. Und warum sollen dann am Ende, wenn auch der Bund sich für die richtige Variante entscheidet, das nicht dann zusammen gemacht werden? Ja, aber ich teile die Bedenken von der Faire Pirat nicht intern, bitte. Also das wäre ein Signal, lest euch, weil das Tolle ist, ja, lest euch den Link mal durch, den ich da und die anderen auch geschickt haben. Auch da schreibt Bernd genau das. Wie kommt das draußen an? Er referiert darüber, ja. Und jetzt auf einmal kein Wort mehr. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Zumal auch Tom noch vor einem halben Jahr selber zu der Bewertung gekommen ist oder hat ein Gutachten machen lassen, aus dem ganz klar hervorgeht, bitte ausgründen. Nee, da habe ich ja auch drauf angesprochen in dem Podcast. Er hat gesagt, er hat verschiedene Leute befragt und diese Analyse, da hat er Wert drauf gelegt auf diesen Wort, hat dazu geführt, dass er gesagt hat, ja, ausgliedern, aber er war in München wohl krank, nicht dabei und konnte dazu nicht weiter referieren. Und dann hat der Bund gesagt, okay, machen wir intern. So war ungefähr das. Ich meine, extra Tobi ist ja auch noch hier oder der Bärenpirat. Ihr könnt mir da widersprechen, falls ich da was Falsches sage, aber ich meine, so hat er es gesagt. Okay, ich will die Sitzung hier nicht sprengen. Ihr habt noch einen strengen Zeitplan. Ich werde mit den beiden Leuten, die mit mir zusammen das ganze Thema stemmen, diese Ideengeschichte so schnell es geht aus der Taufe heben. Das geht über sämtliche Mailinglisten, die uns zur Verfügung stehen. Und wir werden da kreativ weitermachen. Danke erstmal. Also du nimmst die Beauftragung, einen Ideenwettbewerb auszurufen mit Basisbeteiligung an, ja? Ja, danke. Danke. Okay, dann sollten wir das vielleicht noch offiziell feststellen, weil wir haben bisher noch keine Beauftragung wirklich offiziell ausgesprochen. Deswegen, wer gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen zur Beauftragung von Michael, die genannten Aufgaben zu übernehmen? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Damit ist Michael beauftragt. So, dann können wir ja weitermachen. Wir haben noch den geschlossenen Teil. Genau. Okay, das ist ein Antrag auf geschlossenen Sitzungsteil, richtig? Zeile 304. 304. Wandeln wir das im Rahmen einer für die anderen Zuhörer 10-minütigen Pause ab, oder wie machen wir das? Würde ich sagen, weil meine Kollegen warten, dass sie wieder arbeiten können. Ich muss unbedingt los. Ja, also ich habe mit Daniel kurz getwittert, also er sagte, es dauert auch nicht großartig lang, also von daher können wir das durchaus im Rahmen einer quasi 10-minütigen Pause für die anderen Zuhörer machen. Okay, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Abstimmung. Gibt es Einwände gegen diesen öffentlichen Sitzungsteil? Nicht öffentlich. Habe ich das falsch gesagt? Nicht öffentlichen Sitzungsteil? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann unterbreche ich die öffentliche Sitzung für 10 Minuten. Die Fortsetzung der öffentlichen Sitzung ist um 22 Uhr. Der Vorstand möge sich bitte in den Raum nicht öffentlich begeben. So, ich bitte um Entschuldigung, dass es etwas länger gedauert hat. Es gab halt noch zahlreiche Unklarheiten, die erst noch beseitigt werden mussten. Aber nichtsdestotrotz fahren wir jetzt fort mit dem öffentlichen Sitzungsteil. Es ist 22.07 Uhr. Als nächsten Tagesordnungspunkt haben wir einen Antrag von den jungen Piraten NRW. Wenn ich das richtig sehe, wurde der schon mal abgestimmt? Ja, deswegen bin ich etwas... ich kann mal wieder nicht nachvollziehen, was Gabriel eigentlich von uns will, was häufiger vorkommt, wenn er einen Antrag macht. Vielleicht kann ich das kurz erläutern. Okay. Der Antrag ist ja bereits zweimal behandelt worden. Bisher aber nach wie vor ohne Ergebnis. Das heißt, die Jupis haben noch kein Geld bekommen. weil damals noch im Raum stand, dass Warnet dazu was sagen soll, wie sie sich das vorstellt. Das hat Lukas wohl bei ihr angefragt, steht auch im Protokoll. Und sie hat sich geäußert, man wolle eine Druckmaterialrechnung gerne bezahlen, so einfach irgendwie Geld zu geben, wolle man nicht. Und ich hatte das Ganze jetzt nochmal angeregt, weil er halt nachgefragt hat, dass er immer noch nichts bekommen hat, dass wir einfach mal einen Rahmen beschließen sollten, eines Budgets, welches denen zur Verfügung steht, wo wir sagen, ihr könnt jetzt für x Euro eben Flyer bestellen und wir würden das dann bezahlen. Okay, dann bin ich tatsächlich falsch in meinen Gedanken, weil ich gedacht hätte, dass wir ein Budget schon von 500 Euro für die jungen Piraten in NRW angesetzt hätten für eben Druckerzeugnisse oder ähnliches. Wenn dem nicht so ist, dann würde ich diesen Antrag dann vielleicht gerne formulieren, dass wir den jungen Piraten Nordrhein-Westfalen für die nächsten für das laufende Jahr 2012 500 Euro für Druckerzeugnisse zur Verfügung stellen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Für das laufende Jahr oder für die nächsten 12 Monate? Nee, für das laufende Jahr. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Gibt es dazu Gegenstimmen oder Enthaltungen? Das ist scheinbar nicht der Fall. Dann ist das einstimmig angenommen. Wer teilt das dem Gabriel mit? Das mache ich. Super. Danke. Gut, dann Allgemeines. Der Fitz möchte was erzählen. Ja, Thema Eigenmediation. Ich würde das jetzt gerne mal langsam anfangen und zwar da einen Aufruf machen, dass wir alle, die sich mit Mediation beschäftigen, das können ja durchaus Vertrauenspiraten sein oder sonst irgendwas, sich melden bei uns oder zu einem bestimmten Termin diese AG gründen. Das würde ich gerne begleiten und da möchte ich euer Okay für haben. Okay. Du brauchst es nicht, aber okay, bitte, hast es. Gut, naja, dann habe ich jetzt schon mal. Dann ist ja gut. Genau. Bei wem melden? Bei mir persönlich. Ich mache da eine Ausschreibung, wie immer. Ja, dann können wir das ja vielleicht im Wiki auch auf der Ausschreibungsseite mit aufnehmen. Genau, und ich mache einen Vorstandsblogpost und schicke es über die Info. Da werde ich irgendeinen Termin für mir auspuzzeln. Was für einen ist, kann ja auch in der Woche ruhig sein. Und da muss man sich mal finden und drüber sprechen, wie man arbeiten möchte. Gut, das war das dann schon dazu. Dann habe ich den nächsten Punkt, Vorstandsblog. Soll ich den direkt weitermachen oder gibt es da noch Gesprächsbedarf zu? Erzähl erst mal, die Fragen kommen danach. Nee, ich meine jetzt zur Argumentation noch Fragen. Ach so, ne, wir haben ja was vorformuliert, in welche Richtung das ungefähr gehen kann. Von daher glaube ich, da kann nicht so viel schief gehen. Ich vertraue dir da. Juti. Nur gesagt, eine Sache, Fitz. Ich biete dir eine Betriebssportmannschaft an, wenn gar nichts anderes mehr hilft. Ja, mit Drill Instructor und so, ja. Der Fitz Instructor. Genau. So, ja, Thema Vorstandsblog. Patrick und Flo haben ihre Zugangsdaten vom Unterstrich schon bekommen. Ich habe da auch mal so ein paar Infos bzw. To-Dos rumgeschickt, also was wie ich mir da vorstelle. Das habe ich den Klaus in CC geschickt, gesetzt, weil ich wollte nicht immer alle mit reinziehen. Die Transparenzseite steht bei mir relativ weit oben. Da sollen die sich gerade so ein paar Gedanken machen, dass man da Lobbyistenkontakte auflisten kann auf einer extra Seite, die auch einzeln kommentierbar sind. Allerdings dann trotzdem noch irgendwo, dass es trotzdem noch irgendwo eine Übersicht gibt. Und soweit ich weiß oder soweit ich es selber ausprobiert habe, ist das mit WordPress nicht so ohne weiteres möglich. Deswegen verzögert sich das Ganze noch ein kleines bisschen. Ja, dann hätte ich ganz gerne, dass wir Formulare zum Kontaktieren von diversen Vorstandssachen haben, zum Beispiel auch für Finanzanträge und so weiter. Da wäre es gut, wer die bis jetzt gemacht hat. Alex, warst du das? Ja, Formulare, ich könnte welche machen, klar, kein Thema. Ja, aber die könnte man im Grunde genommen ja auch genauso auf den Blog packen. Das mit den Finanzanträgen, das hatten wir besprochen. Das wandert ins Portal, ne? Dann kann das auch gerne ins Portal. Weil da kriegen wir die Unterstützer zusammen und können das publizieren und direkt abhandeln und in Budgets umwandeln. Okay. Dann, aber es gibt mit Sicherheit noch andere Antragsformen oder sonst irgendwas, was man da ans Formular einbauen kann. So, dann hatte ich euch da jetzt letztens schon mal eine Mail rumgeschickt, nämlich dass es geht darum, es gibt ja große Bedenken, dass wenn man einfach das Protokoll aus dem Wiki in den Blog reinstellt, dass sich da Unterschiede einschleichen können. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass man das ähnlich macht wie die Fraktion, dass von den Vorstandssitzungen eine Zusammenfassung geschrieben wird mit einem Link zum Original im Wiki. Wer soll das schreiben? Das war ein Konzept. Nö. Dann doch lieber die Seite einbinden. Also die als iFrame oder du gehst über die Wiki-API und ziehst dir die Seite raus. Oder liest das sonst wie ein, aber nochmal extra abtippen. Also da kommen dann natürlich dann nochmal Fehler rein. Also wenn da irgendjemand eine Zusammenfassung macht. Okay, gibt es da noch weitere Anmerkungen zu? Also ich muss sagen, für jemand, der die Sitzung nicht gesehen hat, gehört hat, Entschuldigung, ist die Zusammenfassung vielleicht gar nicht mal so schlecht. Da ist ein kurzer Stichpunkt. Ich habe das gelesen, was du geschickt hattest. Aufgeschrieben, was passiert ist, und wer das dann auch im Detail nochmal gucken möchte, wer für was gestimmt hat, kann das ja dann im tatsächlichen Protokoll machen. Also ich finde die Zusammenfassung ganz gut, wenn sich da jemand natürlich findet, der das regelmäßig pflegt. Da hat der Patrick schon zugesagt. Er ist auch da, glaube ich, dann kann er auch was zu sagen. Ich finde auch gut das Protokoll. Okay, aber nur, ich wäre für eine Zusammenfassung, aber nur, wenn wir dem einen ganz klaren, nicht offiziellen Charakter geben, dass das keinerlei Geltung hat, wenn da irgendwelche Fehler drin sind, will ich nicht dafür haften. Also, dass da irgendwie drin steht, jo, wir haben irgendwem 10.000 gegeben, und dann steht doch da, also keine Gewähr für die irgendeine Zusammenfassung. Ja, das könnte man ja auch extra immer drunter schreiben, dass das Original gilt. Ich glaube, das ist so eine, da gibt es so eine Formulierung. Das ist eine gute Anregung, ja. Wenn wir gerade eh schon beim Vorstandsblog sind, ich habe als expliziten Punkt reingeschrieben, aber Alex, wollen wir uns die Tage auch nochmal zusammensetzen, und Tobi hat irgendwas erzählt wegen dem Podcast, wegen der NRW-Seite, was wir da generell machen könnten, etc. Ja, können wir gerne machen. Ich bin nur jetzt gerade, August ist bei mir ziemlich schwierig, weil ich ziemlich viel unterwegs bin. Ja, es ist okay. Ich komme gerade wegen neuer Arbeit auch zunächst. Das ist einfach nur für den Hinterkopf an der Stelle. Ja, klar, gerne. Dazu habe ich aber noch mal eine Frage. Also, es ist doch jetzt so, dass es als Podcast veröffentlicht wird, oder? Ja, also die Audiomitschnitte werden immer veröffentlicht, ja. Genau, also das macht ja der Klaus, so wie ich das mitbekommen habe, und das läuft doch. Also von daher, ja. Okay, das war's, danke. Ja, kein Thema. Genau, die sind auch auf dem Vorstandsblog schon eingebunden. Ja, ich muss nochmal die Mailadressen von Patrick und Flo haben, weil ich mache morgen früh wieder die Umkonvertierung und so weiter, und dann schiebe ich die bei archive.org hoch, und da sind die Dinger über etliche Jahre sicher. Gut, gut. Ja, gibt es da noch weiteren Gesprächsbedarf zu? Anmerkung Chrissy habe ich gelesen, Privacy Box, gute Sache. Vielleicht noch eine kleine Frage. Da kam letztens nochmal die Rundfrage bezüglich dieses Profils, dieser Steckbrief für die Seite. Fitz, du hattest ganz am Anfang da schon mal einen Vorschlag gemacht dazu und hattest deine Daten da auch schon eingetragen, irgendwie ein Pad. Ich finde dieses Pad bloß nicht mehr, weil da hatte ich meine Sachen schon alle eingetragen. Ja, geht mir genauso. Ah, okay. Also dann ist die AG Öffentlichkeitsarbeit gefragt. Da war das, glaube ich, irgendwo. Dann kann ich das herausstreichen. Also wir müssen es nur mal wiederfinden. Das wäre total toll, wenn uns das irgendjemand mal sagen könnte, wo es liegt. So. Du meinst die Landesvorstands Steckbriefe? Ja, genau. Ja, das Pad habe ich hier gerade noch zur Hand, obwohl ich mich selbst noch nicht eingetragen habe vernünftig. Ach, her damit, bitte. Packst du es mit ins Protokoll direkt? Ja, bitte, genau, das wäre eine super Idee. Heurig. Ist Tobias eigentlich da? Ja, ich sehe ihn jetzt nicht. Naja, egal, auf jeden Fall, der hat ja Bilder von uns. Okay, machst du weiter mit dem nächsten Thema? Jawohl. So, der Eventstarter. Alex, wir wollten da den Pflichtenheft schreiben. Ich bin jetzt irgendwie nicht so ganz dazu gekommen. Ich hatte den Backen ein bisschen Schlamm. Jo, ist okay. Ja, müssen wir mal irgendwie telefonieren und gucken, was wir uns unsere Terminkalender gegenseitig mal abgleichen. Ja, gute Sache. Also Wochenenden sind bei mir irgendwie bis Anfang Oktober schon ausgebucht. So, Okay, also schreiben wir uns weiter auf die Fahne, brauchen wir, glaube ich, noch nichts weiter zu sagen. Aufstellungsparteitage, Bundestagswahl. Ich fände es total toll, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, okay, das machen wir Februar, März oder Dezember oder wie auch immer. Und schreiben dazu den Veranstalter aus. Wolltest du das im Zuge eines normalen LPTs machen? Aufstellungsparteitag ist immer anders als normaler LPT, oder? Naja, von der Organisation her nicht, aber die stimmberechtigten Mitglieder sind andere, ja. Also der Vorschlag der AG Wahlen war ja gewesen, die Aufstellungsversammlung nach dem 23. Januar Anfang nächsten Jahres zu veranstalten. Genau, da hatten wir, glaube ich, uns auch beim letzten Mal drauf geeinigt, uns das, dass wir das auch übernehmen, ne? Okay, also der Status im Protokoll war, dass Klaus, du dazu gesagt hast, dass im Moment für 19. März oder im März ein LPT vorgesehen wäre, der dann gegebenenfalls auch Aufstellungsversammlung sein könnte. Wobei ich denke, eben es wäre vielleicht sinnvoll, tatsächlich einen Termin zu nehmen, der nicht so weit wieder ins Jahr reingeht, weil danach ja auch wieder ein LPT noch für andere Sachen notwendig ist, für Programm und sonstige Diskussionen. Ja, sehe ich genauso. Also da sollten wir durchaus für den Aufstellungsparteitag davor was machen. Gut, eventuell auch nur einen Tag. Ja, das schaffen wir sowieso nicht. Jetzt können wir das ein rein. Tag? Ui. Optimist. Ein Wahlgang, das machen? Ein Wahlgang ohne Quorum. Die ersten 20 sind drin. Ja. Na ja, gut, okay, da müssen wir, glaube ich, nochmal zu reden. Aber ich finde das jetzt eigentlich nicht den Themenpunkt. Nein. Nee, genau. Also dann würde ich sagen, wir halten mal fest, wir schreiben aus, wo soll, in welchem Regierungsbezirk bzw. Sonderzone soll das stattfinden? Ich guck mal eben kurz auf meine Liste. Wenn Klaus guckt, nur eine Zwischenfrage dazu. Die Verfahrensweise für Direktkandidatenwahlen müssen wir auch noch besprechen. Bonn hatte schon gebeten einzuladen, weil das muss alles noch gemacht werden, alles noch vorbereitet werden, ne? Ja, wenn ich wieder in NRW bin zu Hause, dann werde ich mich darum kümmern. Ich halte es aber nach wie vor für viel zu früh. Ja, der Alonso ist ja, glaube ich, auch da. Darf ich vielleicht ganz kurz was sagen, solange noch gesucht wird? Ja, wenn es zum Thema ist. Ja, so halb. Ich war gestern in der Bundesvorstandssitzung. Ihr hattet mich vor 2 Wochen darum gebeten, dass ich Möglichkeiten abklappe, was eine dezentrale Variante einer Versammlung angeht. Es sieht so aus, wenn wir einen Bundesparteitag dezentral ausrichten wollen, dann besteht die Aufforderung vom BUFO eindeutig, das auf Landesebene zuvor zu testen, was ich nachvollziehen kann. Es muss nicht die Aufstellungsversammlung sein, aber solltet ihr in nächster Zeit einen Landesparteitag planen und nach Örtlichkeiten suchen, dann wäre schön, vielleicht die Variante zu bedenken, das eventuell dezentral zu testen, was jetzt nicht ein rein formaler dezentraler Parteitag sein muss, aber die Möglichkeiten sollten vielleicht vorhanden sein. Das nur kurz zur Info. Vielen Dank. Okay, also nochmal für alle zum Mitschreiben. Eine Aufstellungsversammlung ist kein Parteitag, sondern ist eine Versammlung von der Parteimitgliedern zur Aufstellung von der Liste. Ist kein Parteitag. Insofern, ich mag da auch nur ganz stark davon abraten, solche Experimente wie dezentrale Parteitage oder Versammlungen bei Aufstellungsversammlungen zu machen. Die Wahlleiter der einzelnen Kreise, die dafür zuständig sind, dieses Ergebnis der Versammlung anzuerkennen, werden das mit höchster Sicherheit beanstanden. Ja, also finde ich auch, das sollten wir für andere Dinge nehmen. Ja, einen Tag die Aufstellungsversammlung, den zweiten Tag gleicher Ort, Landesparteitag. Ja. Also, ich habe jetzt gerade nochmal in meine, in die LPT-Planung reingeschaut und im Frühjahr wäre eigentlich im Regierungsbezirk Detmold geplant. Frühjahr und Herbst sind ja die fixen Termine. Das heißt, der Sommertermin würde höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Dementsprechend würde ich das vorziehen. Das wäre dann der Regierungsbezirk Münster D. Und zwar Regierungsbezirk Münster exklusive den Orten, die zum Ruhrgebiet gehören. Warum das jetzt? Okay, also eigentlich wäre für das erste Quartal der Regierungsbezirk Detmold dran, für einen normalen LPT. Ich meine, wenn wir in dem Quartal kein LPT machen, dann können wir auch einfach sagen, es bleibt Detmold. Also können wir denn nicht einfach mal richtig scharf trennen zwischen einer Aufstellungsversammlung und einem Parteitag? Also bei einem Parteitag gehe ich gerne quer durch die Pampa überall hin, ja, finde ich super. Aber ein Aufstellungsparteitag, das sollten doch die Wege relativ homogen sein. Weil da muss wirklich jeder auch die Möglichkeit haben, da zu sein, ja, das überprüfen die Wahlleiter, das überprüft die Landeswahlleitung, ob da faire Bedingungen geherrscht haben und so weiter. Ja, denke auch, das sollte eine Möglichkeit möglichst zentral irgendwie sein, weil das halt immer am fairsten ist. Gut, andererseits haben wir das letzte Mal in Münster gemacht, das ist jetzt auch nicht für Kölner nicht zentral. Ja. Also ich will jetzt gerne mal die Frage stellen, wer hat denn festgelegt, dass wann, wo, welche Termine sind? Also nur rein informativ. Also das ist noch ein Konzept, das noch in der Entwicklung ist. Das ist noch nicht fix festgeschnurrt. Es ist einfach nur eine Idee, dass das mal so reihum alles geht, um es einfach kurz zu machen. Also das mit dem Konzept habe ich ja verstanden und finde ich auch sehr gut. Also allein schon deswegen, weil ja 4 Termine pro Jahr angesetzt werden. Aber dass das jetzt verbindlich ist, ist mir neu. Und es klang jetzt gerade so, dass ja der erste Parteitag ja dann und dann da und da sein müsste. Du, das geht einfach auch darum, dass wir planungsmäßig ein bisschen eleganter sein müssen. Aber das müssen wir auch nicht unbedingt heute Abend hier besprechen. Das können wir auch gerne mal in einem anderen Zusammenhang mal wirklich im Detail besprechen, was dahinter steht, warum das so sein muss oder sein sollte. Also ich, die Aufforderung habe ich ja gestellt und angesagt und ich würde das gerne so sehen, dass es bevorzugt da stattfindet, wo es angedacht ist, dass sie aber gerne andere werben dürfen. Ich denke, für die Aufstellungsversammlung sollte eine normale Ausschreibung gemacht werden, wo wir das früher auch gemacht haben. Ja, also dem schließe ich mich an. Ich glaube auch, dass wir jetzt einfach mal fürs erste Quartal auf die Liste ankündigen sollten. Hier bitte guckt mal nach, ob ihr was Passendes habt und meldet das so schnell wie möglich an uns, sodass wir bis, sagen wir mal, 15. September als Vorstand das auch festmachen können. Ja, wir haben da aus dem Bereich, ich glaube irgendwo in der Gegend um Köln war das, da haben wir doch dieses Angebot, das war doch auch im Januar, glaube ich. Ja. Ja, können wir. Aber es müsste jetzt eine Ausschreibung gemacht werden, ganz konkret, wo auch alle sich beteiligen können, aber da muss auch durchaus rein, dass es um einen zentralen Ort geht, damit eben nicht Siegen oder Bielefeld anfangen zu scharren und nachher doch keine Chance haben. Ja. Gut, so, Fitz, wolltest du was? Ja, ich würde das in die Hand nehmen. Okay, der Fitz, der macht die Ankündigung, dass wir das ausschreiben. Super. Ja, die können ja dann, ja, wie sollen sie sich am besten bewerben darauf? Das Formular oder Volltext? Sollen sich Volltext bewerben? Also ich meine, was hatte Michel denn damals gemacht? Er hatte auch nur eine Mail geschrieben und dann Mails zurückerwartet. Sowas würde ich dann auch, oder die sollen eine Wiki-Seite machen. Ja, weil ich hatte ja dieses Formular für Landesparteitage mal angelegt. Dann nehmen wir doch das, ist doch schön strukturiert. Genau, wo landet das Formular? Muss ich noch eben kurz raussuchen. Also ich denke auch, Strukturierung ist sehr wichtig, gerade auch für die ganzen Faktoren im Finanzbereich, damit das einfach deutlich sichtbar ist, welche Kosten auf den Landesverband dabei zukommen. Ja, und vor allen Dingen die Vergleichbarkeit hast du dann halt. Ja, stimmt. So, eben postet. Tose fragt, ob wir definieren können, was für uns zentral ist. Du hast eben also Dortmund ist der Nabel Nordrhein-Westfalens, wenn er das wissen will. Das ist sehr zentral. Ich hätte jetzt gern seinen Ton, um zu hören, ob er schreit. Ich denke, zentral sind alle Orte, die an der Hauptbahnlinie liegen und da würde für mich alles in Frage kommen, was zwischen Köln und Dortmund liegt. Gut, die erste war, wie gesagt, in Münster, weil die letzte Ausstellungsversammlung. Ja, aber deswegen können wir genau den nächsten nicht wieder in Münster machen, weil das wäre dann für alle sichtbar eine absolute Bevorzugung von Münster. Ja, ist richtig. Aber ist ja auch egal, wenn Münster sich nicht bewirbt und Dortmund sich nicht bewirbt, erübrigt die Diskussion sowieso. Gut, ich würde gerne weitermachen, Carsten. Betriebssport? Jo, hau rein. Ja, ist ja schon in dem Pad drin. Ganz kurz zusammengefasst, ich hatte ja schon angekündigt, auch bei der Kandidatur, dass ich gerne eine Betriebssportmannschaft im Bereich Wassersport gründen möchte. Ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe den Verein angefragt, wo wir im Moment trainieren für das politische Rennen am 2. September. Da möchte ich auch alle ganz herzlich einladen. Da kommen auch noch Informationen zuzuschauen. Das ist eine schöne Veranstaltung, wo wir gegen die anderen Parteien antreten. Bei diesem Thema Betriebssportmannschaft geht es einfach darum, dass ich gerne hätte, dass wir uns dort in diesem Bereich ein bisschen engagieren. Das hat einmal als Ziel, gerade solche Streitereien in Bereichen, in Städten, auf diesem Boot auszudiskutieren. Nein, natürlich nicht, aber dass man sich halt wirklich mal konzentriert in so eine Situation begibt, dass man einfach auch mal physikalisch in einem Boot sitzt, dass man quasi dort ein Gemeinschaftserlebnis hat, das Gemeinschaftsgefühl vielleicht wächst, ein bisschen Verständnis für den anderen hat und auch gegenseitig so ein bisschen was unternimmt und sich vielleicht kennenlernt. Diese ganzen Details, das habe ich alles da schön in diesen Text geschrieben, das könnt ihr euch durchlesen. Das Ganze verursacht natürlich auch Kosten. Das sind in diesem Fall wären das 1.500 Euro im Jahr plus 300 Euro ja, Einstiegsgebühr, sage ich mal, plus 600 Euro Hausbootgeld. Hausbootgeld kann man umgehen mit 120 Arbeitsstunden. Die müsste man dann im Rahmen des Vereins ableisten. Der Verein selber wünscht sich eine, ja, er möchte gerne die auch Betriebssportmannschaften integrieren. Wermutstropfen für uns wäre an dieser Stelle nicht Auftritt unter unserem Namen, weil sie in ihrer Satzung drinstehen haben, und das haben auch eigentlich fast alle Sportvereine, dass sie politisch unabhängig sein müssen, würden uns aber trotzdem gerne aufnehmen. Das ist jetzt ganz kurz nur. Da gibt es noch viel, viel mehr zu sagen. Einfach nur, um die Zeitknappheit nicht noch weiter auszudehnen. Bei Fragen bitte einfach hochkommen oder lasst uns jetzt eben kurz auch mal öffentlich darüber diskutieren, weil ihr hattet euch auch schon dazu geäußert. Ich würde gerne wissen, wie das Geld bezahlt wird. Das wird dann von unserer Parteikasse bezahlt. Ja, das ist von der Parteikasse, genau, das muss ich noch erwähnen. Also in dieses Boot würden bei diesem Sport 20 Leute reinpassen. Davon würde keine Einzelperson was bezahlen müssen. Es ist auch eine Bedingung gewesen bei der Anfrage, dass wir nicht mit einem festen Personenbestand dort reingehen müssen, sondern dass wir variieren können, dass wir Interessierte mitnehmen können, dass wir andere Piraten mitnehmen können, dass man halt solche Veranstaltungen machen kann. Und im Moment sind in diesem Boot, in dieser Drachenbootmannschaft, die nur auf dieses eine Rennen hin trainiert, schon einige Städte dabei. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn das Interesse auch in anderen Bereichen geweckt werden könnte, so dass man auch diesen Sport ein bisschen zusammen treiben kann. Ich habe nur einen kleinen Hinweis im Hinblick auf dieses zusammen in einem Boot sitzen. Also wir haben hier in Borken auch eine sehr mittlerweile besucherstarke Drachenboot-Regatta, die immer im Mai stattfindet. Und man kann, wenn man das als Betriebssportgeschichte sieht, ja durchaus damit rechnen, dass über die Jahre auch weit mehr als diese 20 Piraten sich an sowas beteiligen wollen. Und dann könnte man natürlich gerade bei vielleicht sehr besucherstarken Rennen dann auch sozusagen die interne Ausscheidung für diese sozusagen Politikregatta machen, sodass dann Piraten eben in mehreren Booten sitzen und im Sinne der Transparenz eben dann eine öffentliche Ausscheidung fahren. Kann man gerne machen. Im Moment besteht immer noch die Schwierigkeit darin, eine derart große Zahl an Piraten in Regelmäßigkeit zusammenzukriegen. Das ist im Moment halt noch so. Aber das ist genau das, wo ich ansetzen möchte. Das möchte ich gerne etablieren. Das ist etwas, was ich fokussieren möchte. Und wenn genug Feedback kommt, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, das auszuweiten. Das ist überhaupt kein Problem. Aber erstmal klein anfangen und erstmal gucken, wie groß das Interesse ist. Ich hatte jetzt schon mal Feedback angefragt von denen, die schon mitfahren. Das machen wir jetzt seit 3 Jahren. Davon sind da tatsächlich auch einige bereit, mehrmals im Monat zu fahren, weil wir hätten das Recht, da an diese, also einmal in der Woche eines dieser Boote zu bekommen, in der Anfangszeit auch noch mit Trainer, also mit Bootsmann, Steuermann, Der würde dann aber auch aus unseren Reihen ausgebildet werden für die zukünftigen Rennen, damit wir da völlig autark sind. Was als Bonbon noch ein bisschen dazukommt, wir dürften in dieser Umgebung auch die Infrastruktur nutzen, bedeutet Haus, Bierwagen, Grillplatz und alles, was da so zugehört, wäre kein Problem. Könnte man dann auch natürlich mit weitaus mehr als nur diesen 20 machen. Da könnte man dann tatsächlich auch zu einem kleinen Piraten-Sommerfest einladen. Und ich hoffe auch einfach, dass da so eine Vernetzung der Regionen stattfindet, die auch weit, weit übers Ruhrgebiet hinausgeht, was jetzt eigentlich auch schon der Fall ist, weil die Teilnehmer kommen jetzt schon von Wesel, Unna und Köln. Das sind die weitesten Teilnehmer, die regelmäßig dabei sind, was ich schon eine ganz, ganz starke Leistung finde einfach. Vielleicht auch ein Ort für ein kleines Barcamp. Ja. Ja, genau, das wäre ja auch meine Intention. Und ich finde eigentlich auch Socializing ziemlich wichtig, deswegen bin ich dafür. Teambuilding, ja, auch dafür auf jeden Fall. Macht irre viel Spaß. Stimmt, Steffi ist auch dabei. Okay, wolltest du dann jetzt dazu noch einen einzelnen Termin veranstalten, wo du das Ganze noch mehr intensiver vorstellst, vielleicht mehr Fragen zulässt und so weiter? Ja, das können wir gerne machen. Ich möchte auch nicht, dass wir heute darüber abstimmen, denn ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, diesen Betrag jetzt im Moment zu bezahlen. Ich wollte jetzt hier erstmal auf jeden Fall das Vorstandsfeedback haben, auch das Feedback aus dieser Runde, der erweiterten Zuhörerrunde. Da müssen noch Fragen geklärt werden einfach. Und dann kann man natürlich auch schauen, wie überhaupt das Interesse bei einem gesonderten Termin ist, klar. Ja, da Carsten gefragt hat, gibt es jemanden aus der Zuhörerrunde, der was dazu sagen möchte? Also ich habe noch einen Hinweis, weil ich bin alter Ruderer, in diversen Rudervereinen lange aktiv gewesen und da ist es eigentlich auch sehr üblich, dass eben Ruderer für solche Dinge spenden und da denke ich, wird es bei den Piraten auch sicherlich Leute geben, egal ob die jetzt im Boot sitzen oder das einfach nur gut finden, die sowas auch dann mit Spenden unterstützen. Ja, danke für den Hinweis. Wie gesagt, gerade erst das Gespräch gab, wir sind in der Anfangsphase. Feedback willkommen. Ja, leider gibt's aber wohl jetzt keins. Okay. Dann, Simon Gray hat jetzt noch was? Nee, ich habe nur geschrieben, dass ich bitte heute auf jeden Fall noch, weil wir haben ja nur 20 Minuten, die Stellungnahme zur Nuklearia abstimmen möchte. Also ich weiß nicht, was, also ich habe jetzt nicht geguckt, dass alles jetzt als nächstes kommt, aber das finde ich wichtig. Okay. Ich habe auch nur noch eine kleine, also Thema abgeschlossen. Nächstes Thema, was noch draufsteht, das sollte ganz kurz erwähnt werden. Da würde ich auch den Matthias Bock bitten, ins Sprechen zu kommen. Wir verfolgen ja auch, das haben wir damals mit dem Dave schon gemacht, schon eine ganze Zeit lang, ich glaube seit November letzten Jahres, das Thema NKF-Daten. Das ist das neue kommunale Finanzsystem oder Finanzmanagement. Und wir hatten letzte Woche mal wieder einen Termin bei der IT NRW, der eigentlich dazu gedacht war, dass wir diese Daten endlich bekommen. Wir hatten diesmal mitgenommen, also Matthias und ich hatten diesmal dabei den Robert Stein als MDL. Der Termin selber ja, ist nicht so erfolgreich verlaufen, aber da kann der Matthias jetzt noch ein bisschen was zu sagen, denke ich mal. Ja, das mache ich auch gerne in Kürze. Der Carsten hat jetzt schon einiges erwähnt. Wir waren, wie gesagt, beim Innenministerium bzw. der Unterabteilung IT-NRW. Die Sache, an der wir jetzt fast ein Jahr lang arbeiten, ist uns kurzerhand unter den Füßen weggerissen worden. Wir hatten darüber schon mal Anfang März in der Vorstandssitzung referiert zu dem Thema. Wer das nachgucken möchte, Anfang März findet sich ein Protokoll mit dem aktuellen Stand von damals. Wir wollen da Haushaltsdaten der Kommunen veröffentlichen bzw. über IT-NRW veröffentlichen lassen. Und das Ergebnis des Gesprächs vom letzten Donnerstag war eben das, dass erstmalig erwähnt wurde, dass eine schriftliche Zustimmung vom Innenministerium erforderlich ist, was zum ersten Mal uns gegenüber so erwähnt wurde. Und es war leider sehr negativ für uns, weil wir da wirklich drauf davon ausgegangen sind, dass Ende August diese Daten freigeschaltet werden. Also jeder, der sich mit Kommunalpolitik beschäftigt und in letzter Zeit mit mir gesprochen hat, es tut mir wirklich leid, es war aus den Mails nicht ersichtlich. Wir saßen in sehr großer Runde da, die waren also mit 5 Personen anwesend und 2 weitere waren noch in den E-Mail-Verteilern. Also es schlägt größere Kreise und es ist anscheinend ein größeres Problem. Es tut mir leid, sobald es da Fortschritte gibt, werde ich auch wieder hier in die Vorstandssitzung kommen und berichten. Momentan herrscht allerdings Funkstille, weil wir den Innenminister angeschrieben haben und wir daraufhin noch keine Rückmeldung erhalten haben. Sobald es was gibt, würde ich den Vorstand informieren, beziehungsweise Carsten ist auch bei allen Gesprächen dabei. Vielen Dank. Also ergänzend vielleicht noch, die Datenqualität, die aus den letzten Jahren vorliegt, ist erschreckend gering. Berichtige mich, Matthias, 2.12 kann halt noch nicht wirklich was vorliegen, ist nicht abgeschlossen. 2.11 müssten ein Drittel vorliegen, 2.10 zwei Drittel und 2.9 ja, fast 90%. Das ist aber auch alles noch nicht vollständig, was da ist. Und ich denke mal, da liegt auch der Hund ein bisschen begraben. Sie haben die Daten nicht, sie können die Daten so nicht veröffentlichen und sie haben keine Möglichkeit, auch das NKF-Gesetz bietet es einfach nicht, dass die Kommunen ja, dazu genötigt werden, diese Daten abzugeben. Und da hadern sie halt mit rum, sie kommen nicht weiter, es entwickelt sich dort einfach nichts. Und jetzt kriegen sie auch noch Druck durch uns. Man hat anerkannt, dass wir mit unserer Fraktion doch mittlerweile ein anderes Standing dort haben. Sie müssen uns ernst nehmen und sie sind jetzt einfach ja, in der Mühle zwischen Innenministerium und uns. Und damit müssen sie leben, können sie gut leben, aber wir kriegen halt keine Ergebnisse. Also ich bleibe natürlich an der Sache dran, werde zusammen mit dem Robert Stein, mit dem Frank Herrmann, der in Sachen Kommunalpolitik zusammen mit der Monika Pieper im Landtag daran arbeitet, kooperieren und werde versuchen, jetzt auch über die Fraktion den Druck zu erhöhen, beziehungsweise ist schon geschehen, weil das Anschreiben an den Innenminister ist jetzt über den MDL Robert Stein geschehen. Ich hoffe, Sie ändern noch Ihre Haltung uns gegenüber und den Wunsch der Veröffentlichung. Allerdings sehe ich das auch mit Skepsis. Ich war ehrlich gesagt auch etwas angefressen nach dem Termin am Donnerstag. Der Carsten weiß das. Ich präferiere auch in Zukunft einen öffentlicheren Weg der Kommunikation, weil laut Gesetz diese Daten vorliegen müssen. Sie tun es nicht. Ich muss den Carsten an der Stelle einmal korrigieren. Einen Jahrgang jeweils nach hinten verschoben, gibt es die Zahlen, so wie Carsten das beschrieben hat. Und man muss da einfach mal festhalten, dass die Bezirksregierungen an der Stelle ihrem Auftrag nicht gerecht werden und wissentlich allerdings auch nichts an der Situation ändern wollen. Ja, das sollte dazu reichen. Bei Fragen fragt einfach den Matthias, sprecht ihn an, mich oder Robert. Wir hoffen, wir können dann antworten. Wir bleiben aber weiter an dem Thema dran, weil das ist hochspannend und sehr wichtig für unsere kommunalpolitische Arbeit. Okay, dann danke ich dir. Ich denke, das Thema ist damit erstmal behandelt. Jetzt kommen wir, haben noch eine Viertelstunde zu den Anträgen an den Landesvorstand. Da haben wir in Zeile 348 einen Antrag auf Finanzen, Antrag auf Kostenübernahme der Raummiete. Antragsteller ist Andreas Hecht, Unterstützer Christina Herrlichka, Daniel Neumann, Heiko Jelnika und Andreas Gilles. Und es geht um eine Podiumsdiskussion für die GEMA und das soll, wie viel soll das denn kosten? 425 Euro. 425 Euro, genau, da steht's. Ganz kurz, das ist, glaube ich, der gleiche Antrag wie in Zeile 389 vom Ticket 61685. Also ich weiß gar nicht, ob vielleicht der Andreas noch was dazu sagen kann. Hallo? Ja? So, ja, ich habe den Antrag erstmal so geschrieben. Gibt's da eurerseits noch irgendwelche Fragen dazu? Ja, wie kommt der Betrag zustande? Ich hatte auch eine E-Mail an den Vorstand geschickt und ich habe ein offizielles Angebot bekommen und da stand der Betrag dann drin. Ganz kurz, kurze Frage. Hast du den nochmal separat ins Wiki reingepackt, den Antrag? Nein, habe ich nicht. Okay. Ah, ich weiß, wo der her ist. Okay, ich weiß, wo der herkommt. Der stand unter Umlaufbeschlüsse. Ja, genau. Deswegen ist der auch doppelt drin, okay. Also zu sagen ist halt, dass mit den 425 Euro das halt nicht komplett gedeckelt ist, weil wir eben noch die nicht enthaltenen Personalkosten da drin sind. Das heißt, es sind diese 18 Euro pro Person pro Stunde und die sind dazu benötigt, dass die Leute danach den Raum noch aufräumen müssen und halt alles wieder ordentlich machen müssen. Nein, das ist alles in dem Preis drin. Das ist, wenn wir jetzt Kellnerin und sowas bräuchten oder die ihre Getränke verkaufen, aber dafür wollen wir ja AG Schnittchen einbinden. Achso, weil hier steht, nicht enthalten sind Personalkosten. Ja, wenn wir die gerne fordern würden. So hatte die Dame uns das ja gesagt. Wenn wir jetzt noch Personal bräuchten, können wir das haben. Und das ist, also so sehe ich das, das ist damit gemeint. Also okay, gut. Okay, also nur mal zur Klarheit, ihr wollt, dass das aus dem Landesbudget bestritten wird oder aus dem Kreis? Aus dem VKV, sofern okay. Das vorhanden ist. Aber ich denke mal, es müsste vorhanden sein. Okay, Steffi, kann man dazu das ist ja eine große Hausnummer, irgendwie eine Andeutung machen? Ob das in unserem Budget möglich ist? Ja, ob das im Budget vom Rheinkreis Neuss ist, das? Nein, das ist Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, Entschuldigung. Gib mir 2 Minuten, ja. Ich habe euch gerade den Link für aus dem Antrag, wie sich die Kosten zusammenstellen, ins Pad gesetzt. Steffi, soll ich antworten bezüglich VKV? Ja, wenn du schon reingeguckt hast, gerne. Ich sehe VKV-Beiträge, Anteil 535,80, allerdings noch ohne Gewerbe, das ist eine Tendenz. Okay, dann bezweifle ich, dass das überhaupt gedeckt sein kann. Gut, ich stehe jetzt mit als Antragsteller dabei, allerdings sehe ich das trotzdem als Veranstaltung, die jetzt nicht unbedingt nur lokal gebunden ist und zumindest anteilig würde ich die auch aus dem LVR-Budget unterstützen. Okay, wie willst du den Charakter dieser Veranstaltung so hinbekommen, dass sie landesweit Ausstrahlung hat? Ja, es soll halt entsprechende Presse eingeladen werden, entsprechende Podiumsdiskussionsteilnehmer sollen teilnehmen. Halt, ich hatte schon hier mit dem Daniel gesprochen, dass er dann auch Leute von der GEMA ranholt und die halt an der Diskussion teilnehmen. Wir wollen es auch ein bisschen lokal lassen, indem wir auch Diskothekenbetreiber mit einladen. Und da haben wir halt auch schon Kontakte hier vor Ort, die dann halt auch an der Diskussionsrunde teilnehmen oder auch Künstler haben wir hier vor Ort, die auch mitmachen wollen. Und ja, wir möchten dies halt dann auch pressewirksam inszenieren. Und die Sinn und Zweck war eigentlich gedacht, dass diese Idee durch andere Städte eventuell aufgegriffen wird, damit dieses Bundesthema auch weiter propagiert wird und vor allen Dingen den Bürgern nahegebracht wird, weil dieses ein ziemlich heikles Thema ist. Das kann ich alles nachvollziehen. Allerdings sehe ich immer noch nicht die Begründung, warum der Landesverband seine Mittel jetzt einsetzen soll. Also in Kreis Borken hat sich das auch schon rumgesprochen und ich kenne oder bin im Kontakt auch mit anderen Verbänden oder anderen Kreisen, die dabei sind, solche GEMA-Veranstaltungen vorzubereiten und ich denke schon, dass das als Pilotveranstaltung sicher eine Veranstaltung ist, wo viele Piraten aus den anderen Kreisen dazukommen, um eben zu schauen, wie man das Ganze vor Ort organisieren kann. Und da würde ich eigentlich auch unterstützen, dass das aus dem LV mitfinanziert wird in Gelsenkirchen. Ich möchte vielleicht noch eine Anmerkung machen. Okay. Und zwar ist das ja Teil des Agenda-Settings der AAG Öffentlichkeitsarbeit und da haben wir eigentlich auch unsere Unterstützung zugesagt. Das ist ja alles richtig. Ich habe Pläne für Solingen ja auch eine Veranstaltung und wie ich gerade gehört habe, in Borken auch und es gibt ja dann offensichtlich noch andere Städte, die das tun. Allerdings sehe ich 425 Euro für Gelsenkirchen. Ich weiß nicht, ob das gedeckt ist. Also ich meine, wenn wir das jetzt bewilligen, ist denn ihr Budget wahrscheinlich komplett weg für dieses Jahr. Ich meine, gut, okay, wenn ihr das unbedingt wollen, prima, aber ja, das sind halt meine Bedenken. Ob das wirklich so teuer sein muss, diese Raummiete. Ob man da wirklich das Letzte rausgehandelt hat. Also das ist jetzt erstmal nur Angebotspreis. Ich kann sicherlich nochmal mit ihr sprechen, ob da was möglich ist. Aber letztendlich hatten wir auch schon mehrere Locations uns angeschaut, beziehungsweise im Internet angeschaut. Und diese Location, die ja macht schon ordentlich was her. Das ist ein altes Zechengebäude und barrierefrei und ist ja auch relativ bekannt in Gelsenkirchen, wo halt häufig solche Podiumsdiskussionen stattfinden oder kulturelle Veranstaltungen. Und es wird halt auch noch sehr viel gestellt, was die Technik angeht. Also wir können da die AG Technik einladen, die dann einen Stream da von da aus macht. AG Schnittchen hatten wir schon Kontakt. Da gibt's eine Küche, wo dann bewirtet werden kann. An sich ist die Location schon relativ hochwertig, die auch nach außen, sag ich mal, ja, was darstellt. Okay, das heißt, da kommen also noch mehr Kosten auf den Landesverband zu für AG Technik und Events. Also so war es jetzt erstmal angesprochen, fest steht es natürlich noch nicht. Also wir hatten jetzt, beziehungsweise hier der Brian hatte Kontakt mit AG Technik und AG Schnichen, das hat er jetzt gemacht. Wie weit die da jetzt gekommen sind, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, die warten ja immer noch auf einen Besichtigungstermin und Kontakt hatte ich zu Heck Teiken, den René Grebin. Und ja gut, es ging darum, Stream über mehrere Kamera, das soll auch als Pilotprojekt für die Technik genutzt werden, damit mehrere Kamera für so ein Streaming eingesetzt werden können. Über Kosten wurden dort jetzt noch nichts gesagt. Ja, ich weiß ja nicht, ob er jetzt auch noch hier im Kanal ist. Nee, leider nicht mehr, schade. Also so ganz ehrlich, für mich wird es jetzt auch abhängig davon sein, leider so ein bisschen, wen man jetzt letztendlich für die Veranstaltung gewinnen kann. Wir haben ja zum einen das Problem, wir haben in NRW die einzige Niederlassung ist in Dortmund zum Beispiel, wo die sich auch sicherlich nicht auf jedes kleine lokale Event einlassen würden, was wir als Folgeveranstaltungen zum Beispiel machen wollen würden. Also ist halt jetzt echt die Frage, machen wir das als Aufhängerprojekt, was halt wirklich landesweit auch ein bisschen verstärkt kommuniziert werden soll und dementsprechend auch nach Möglichkeit bekannteres Personal zu eben explizit dieser Veranstaltung eingeladen wird, dann würde ich die halt doch durchaus als landesrelevant sehen. Die Folgeveranstaltungen auf anderen Kreisen oder Ortschaften sehe ich dann aber trotzdem erstmal als eher lokale Veranstaltungen an. Also es hängt aber so ein bisschen vom eingeladenen Personal letztendlich auch, was wir davon bekommen. Ich würde das auch unterstützen. Also wenn wir das im Kreis Borken machen als regionale Veranstaltung, dann wird das erstens nicht so viel kosten und wir werden es auf jeden Fall aus dem KV-Budget machen, würde trotzdem unterstützen, dass diese Auftaktveranstaltung vom LV mitfinanziert wird. Also ich sehe da leider immer noch nicht den Charakter, dass das im Konzept momentan, dass das wirklich eine Landessache ist. Mir fehlt da einfach zu ein bisschen das Konzept noch dahinter, wie ihr das so groß machen wollt, dass es wirklich auch in Köln in der Zeitung steht. Und keine Ahnung, ich würde mich jetzt enthalten. Ich finde jetzt auch noch nicht so ganz, wo sich die Kosten zusammensetzen. Ich habe mir jetzt eure Links angeschaut, aber da sehe ich auch nur, dass von 350 bis 450 Euro die Rede ist. Ja genau, das ist halt dieses Angebot, diese 425 Euro, was wir jetzt haben. Das Angebot von diesem Stadtbauraum. Wo finde ich das? Habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich per E-Mail geschickt an den Vorstand. Okay, das ist das, was weiter unten steht. Kann ja, sein, dass er weiter unten steht. Die Links habe ich mir jetzt alle angeschaut, aber da ist kein Dokument mit in diesem Ticket drin. Das ist dann in der Sitzungskommission mit dem entsprechenden Ticket, mit der entsprechenden Ticketnummer. Warte mal eben. Weil ich hatte mir das Ticket nämlich rausgesucht und da habe ich geschaut, das ist glaube ich die 61685 und da ist kein Dokument drin, wenn ich das jetzt... Vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Ich guck mal eben. Dieses Angebot, das war eine E-Mail, die ich so kopiert habe und an euch geschickt habe. Guck mal Zeile 405. Bin dabei. Okay. Ich kopiere das mal eben nach oben. Ja, die Frage ist halt, wie groß möchte man das halt aufziehen? Klar könnte man natürlich auch im kleineren Rahmen sowas veranstalten, aber ich persönlich und ein paar andere Piraten aus Gelsenkirchen haben sich so gedacht, dass wir ja das größer machen wollen, halt auch NRW weit bewerben wollen und ja, wie gesagt, halt auch Presse einladen und die dann halt auch darüber berichtet. Jetzt hat er zuletzt ja auch der Duisenberg ein Event veranstaltet zu diesem Thema. Zu ihm wollte ich dann auch nochmal Kontakt aufnehmen, wie er das organisiert hat, wie er das, was er gut fand, was er nicht so gut fand und da auch nochmal ein bisschen Feedback einholen. Ja. Ja, okay, mit wie vielen Leuten rechnet ihr denn? Also in diesen Stadtbauraum gehen knapp über 200 Leute, also 200 Leute offiziell. Wenn man draußen noch ein bisschen was aufbaut, geht auch noch ein bisschen mehr. Und also ich denke mal schon, dass es in dem Rahmen sich bewegen wird. Ihr glaubt, dass ihr 200 Leute aus Gelsenkirchen dafür bewegen könnt, dorthin zu kommen? Das ist ordentlich. Also ich habe bisher auch schon Veranstaltungen gemacht, aber da kamen leider nie so viele. Selbst bei spannenden, sehr stark beworbenen Themen. Also es sollen ja auch andere Leute aus, also auch andere Piraten kommen von anderen Städten. Es sollen Bürger eingeladen werden, in dem was hier in den lokalen Zeitungen propagieren. Und also ich schätze schon, wenn man das halt richtig aufzieht, dass man da bestimmt ja bis zu 200 Leute zusammenkriegen kann. Okay, wenn man es richtig aufzieht schon, aber dafür reichen halt, also die 425 Euro ist erstmal nur die Raummiete. Wenn du es richtig aufziehen willst, dann musst du auch noch richtig Geld in Werbung stecken. Das heißt, du brauchst nur noch mal mindestens 200 Euro, die du ausgibst für Plakate, für Flyer, für Inserate und so weiter. Also, ich weiß nicht, egal. Also ich fehlt immer noch das Gesamtkonzept. Also ich denke, piratisch gesehen wird man eine Menge Leute über Twitter, Facebook und auch andere elektronische Wege einladen können, auch erreichen können. Und ich halte es nach wie vor für eine Auftaktveranstaltung im Rahmen des Agenda-Setting und bin sehr sicher, dass wirklich eine Menge Piraten aus den umliegenden Kreisen kommen werden. Und das sind mindestens 10, 15 Kreise alleine, die da sozusagen im direkten Umkreis von Gelsenkirchen zu sehen sind. Also bedenkt man, ne? Ein Landesparteitag, also da kommt etwas mehr als die Hälfte von dem, was ihr da, etwas mehr als das Doppelte als das, was ihr da an den Gästen erwartet. Das ist verdammt viel, verdammt viel. 200 Leute ist verdammt, verdammt viel. Ja, den Anspruch haben wir uns eigentlich so gesetzt. Und also ich persönlich sehe es eigentlich so, dass wir die schon zusammenbekommen könnten. Aber es soll ja halt nicht nur übers Event laufen. Wie gesagt, die Presse soll ja im Anschluss darüber dann berichten. Im besten Fall einen kleinen Zeitungsartikel oder online was stellen dazu. Also wenn es gestreamt wird, wird das natürlich wieder dazu führen, dass weniger Leute kommen, weil sich dann einige eben lieber den Stream anschauen. Und ich erinnere an eine Veranstaltung Ehrenbreitstein in Rheinland-Pfalz, die zum selben Thema stattgefunden hat. Und die hatte durchaus auch das Problem, dass live erstmal nicht übermäßig viele Leute dabei waren, obwohl 8 Hochkaräter im Podium saßen. Und beim Stream waren es am Anfang auch nur irgendwie 15, 20, aber am Ende immerhin so Richtung über 100. Also da hat man gemerkt, der Stream hat dann doch eine Menge Leute angezogen. Also ich bin jetzt mal ganz böse und behaupte, es kommen nicht mehr als 40 Leute. Also ich habe wirklich schon Events gemacht zu bedingungslosen Grundeinkommen, als das gerade bundesweit in der Presse war. Und da kamen 50 Leute. Ja, und wir hatten Flyer gemacht und alles Mögliche. Und das ist so ein Thema, was wirklich schon irgendwie ja große Gruppen bewegt. Das GEMA-Thema bewegt sehr, sehr, sehr wenige Leute. Ja, das ist ein Thema von uns, ein Kernthema auch, was uns wichtig ist. Aber an normalen Laufpublikum sehr schwierig. Wir haben eine Aussage vom Zuhörer Old Holgi, die finde ich auch sehr interessant. Der sagt, was soll ich denn bei dem Event meine Meinung bestärkt bekommen und ansonsten den Saal voll machen? Ich sehe das ganz ähnlich. Es sollen natürlich auch nicht nur Piraten, es sollen halt möglichst auch Bürger kommen, die sich dafür interessieren und sich aufklären lassen. Und natürlich brauchen wir eine GEMA-Seite, die halt diese Tarifreform rechtfertigt und darstellt und erklärt auch. Und das ist eigentlich erstmal das Thema der Diskussion und wie gesagt, in Verbindung mit der Presse, die dann darüber berichtet und im Anschluss darüber was schreibt und ja. Also wie eben schon mal gesagt wurde, ist es natürlich absolut maßgeblich, wer konkret wirklich fürs Podium zusagt. Und darüber hinaus, im Sinne auch wieder für Agenda-Setting, halte ich schon für sehr gut möglich, dass wenn wir eben Partner aus dem Bereich Diskotheken oder andere Veranstaltungsorganisatoren dazu bekommen, dass die natürlich auch mit für Publikum sorgen, um im Endeffekt ihre eigene Position dann auch im Publikum entsprechend Resonanz zu bekommen. Und wenn so ein Diskothekentyp in seiner Diskothek dazu aufruft, dass die Leute eben zu dieser Veranstaltung kommen und da sind eben ein paar hundert in der Diskothek, dann bin ich relativ sicher, dass da auch alleine aus diesem Bereich dann 30, 40, 50 kommen. Also ich möchte an der Stelle eins vielleicht mal, weil wir haben jetzt hier ganz viel gehört, wenn und vielleicht und haben wir. Mir fehlt ehrlich gesagt jetzt nach der ganzen Diskussion ein bisschen wirklich das klare Konzept, das wirklich aufzeigt, so das und das tun wir, und zwar das und das tun wir konkret, um dafür zu sorgen, dass da entsprechend die Leute auch dahin kommen, dass wir da auch wirklich die 200 Leute da in der Halle haben. Das heißt, für mich ganz konkret, wie sieht der Zeitplan aus für die Einbindung der Presse, wie sieht der Zeitplan und die Kontakte aus der Diskothekenbesitzer beziehungsweise interessierten Bürger, was wird konkret passieren? Was wird an Flyern erstellt werden und wo verteilt werden und so weiter? Also mir fehlt jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen das Gesamtkonzept, der gesamte Rahmen außenrum. Ja, also jetzt mein nächster Schritt war eigentlich erstmal jetzt die Terminfindung, und ich hatte, wie gesagt, schon mit Daniel gesprochen, dass wir dann die entsprechenden Leute ansprechen, auch von der GEMA und auch ja vielleicht GEMA-Befürworter. Und ich sag mal, dann kommt erstmal richtig die Sache ins Rollen, weil so hänge ich hier mit den anderen Piraten ne, in den Seilen quasi und kann noch nicht wirklich agieren. Wenn wir die Zusage haben, dass wir das finanziert bekommen, dann können wir einen konkreten Termin machen, dann können die entsprechenden Leute eingeladen werden und dann kann diese ganze Maschinerie erstmal ins Laufen kommen. So habe ich es mir jetzt eigentlich gedacht. Wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht erst noch vorher noch konkretere Dinge, die eigentlich so ja eigentlich schon feststehen und wir uns auch schon Gedanken darüber gemacht haben, wie wir wen informieren und so weiter, ja, dann müsste ich das vielleicht nochmal umformulieren, euch das nochmal präsentieren, wenn ihr jetzt sagt, nee, das ist mir noch ein bisschen zu schwammig. Aber eigentlich war jetzt meine Intention, zu hören, was der Vorstand sagt, im besten Fall natürlich jetzt eine Zusage der Finanzierung, und dann kann konkret alles ins Rollen kommen. Jetzt hat er auch hier die Chrissy, die war ja schon beim Extra-Tobi und hatte da schon sowas angekündigt, dass sowas in Gelsenkirchen geplant ist und dann halt auch auf diesen Wege. Und ja, also meine Meinung ist, wenn ich die Unterstützung da bekomme vom Vorstand, die finanzielle Unterstützung, dass wir Gelsenkirchener Piraten da ein tolles Event organisieren könnten und ja. Verstehe mich bitte jetzt nicht falsch, aber du versuchst jetzt gerade das Pferd von hinten aufzuzäumen, weil wenn du jetzt mit einer Geschäftsidee zu einer Bank gehst und willst ein Gründungsdarlehen haben, dann kannst du auch nicht sagen, ich habe jetzt hier eine Idee, finanziert mir diese Idee und ich überlege mir danach, wie ich die letztendlich realisieren will. Da musst du auch ganz konkrete Pläne vorlegen, wie du dir das vorstellst, das umzusetzen, und wie du glaubst, dass du das Geld dann entsprechend einsetzen willst. Und das fehlt mir ein bisschen dabei. Ob ihr dann Termine findet mit dem oder dem Gesprächspartner, das ist noch eine vollkommen andere Geschichte. Aber konkret, welche Zeitungen werden angesprochen? Wie wird dafür gesorgt, dass, was Alex gerade gesagt hat, dass eine Zeitung in Köln darüber schreibt? Habt ihr mit der AG Öffentlichkeitsarbeit schon darüber gesprochen? Habt ihr darüber schon gesprochen, in welchem Zeitraum Sachen rausgehen müssen? Habt ihr darüber gesprochen, mit anderen Piraten, mit anderen Piraten in den anderen Städten über Besuche dabei? Habt ihr ganz bestimmte Interessenten schon angesprochen? Habt ihr schon Entwürfe für Flyer? Ihr habt als Termin September angesagt. Das heißt, im Extremfall ist das Ganze noch 2 Wochen hin und das wird dann schon extrem knapp. Wie gesagt, ich will es nicht kaputt reden, sondern ich möchte einfach nur die Problematik aufzeigen, die sich für mich dabei stellt auch. Also ich möchte mal aus Sicht des erfahrenen Veranstaltungsorganisators nochmal was dazu sagen. Nun, grundsätzlich ist das Thema jetzt einen Raum festzumachen, eine Geschichte, gerade wenn eben noch keine Zusagen von Referenten und den maßgeblichen Referenten da sind, immer was, wo man nur eine Option macht. Also da muss man auch nichts bezahlen, sondern der Raum ist eben entweder an bestimmten Tagen verfügbar oder nicht. Und dann fragt man diese maßgeblichen Referenten an, und wenn die grundsätzlich zusagen, dann denke ich, ist der Punkt, wo man sagen kann, jetzt steht das Konzept und jetzt kann man auch das weitere Konzept in der Medienarbeit darum stricken und dann kann man auch die entsprechende Finanzierungszusage einholen, weil es ist ja vom Budget her immerhin möglich, dass der Gelsenkirchener KV das aus seinem eigenen Budget bestreitet oder vielleicht auch noch Spenden dafür bekommt oder eben halt ein bisschen was aus dem LFV dazukommt. Dann kann man das jetzt zurückstellen, braucht es jetzt nicht zu entscheiden, sondern sagt, das Ticket bleibt offen und die Gelsenkirchener ziehen die Nummer jetzt entsprechend weiter durch, dass man dann einen neuen Antrag stellen kann. Antrag wieder aufnehmen. Ja, also das wäre auch mein Rat jetzt an euch. Setzt euch nochmal hin, macht ein konkretes Konzept, wie, wenn ihr das wirklich so machen wollt, dass ihr das Land da quasi ein Pilotprojekt hier für diese GEMA-Aktion machen wollt, dass ihr das Land mit einbindet, wie ihr es schafft, die Aufmerksamkeit so hoch zu kriegen, dass auch in Köln davon mit was mitbekommen wird und wie ihr euch vorstellen könnt, 200 Leute zu organisieren. Ansonsten, wenn ihr meint, okay, das kriegen wir jetzt so schnell nicht hin, dann sucht euch bitte eine Räumlichkeit, die kleiner ist. Ich sag euch, wenn ihr das nur auf lokaler Ebene macht, es werden nicht mehr als 40 Leute kommen. Ja, und nichts ist schlimmer als ein riesiger Raum und kaum Leute da. Ja, also das kommt ganz schlecht an. Ja gut, nee, dann akzeptiere ich das erstmal so und dann würde ich sagen, dass ich mich dann nochmal hier mit den Gelsenkirchenern zusammensetze und wir dann nochmal konkret die Punkte aufschreiben. Wir haben sie jetzt noch nicht konkret, ihr könnt nicht drauf zugreifen, das sehen quasi, aber prinzipiell sind die Sachen schon durchgesprochen. Dass das jetzt vielleicht für euch dann zu wenig ist, kann ich verstehen. Dann werden wir das nochmal so aufschreiben und dann müssen wir dann nochmal einen neuen Antrag stellen. Genau. Kurze Frage, könnt ihr denn da irgendeinen Termin blocken und der dann eventuell gegen eine kleine Gebühr wieder zu stornieren ist oder nicht? Das weiß ich jetzt konkret nicht. Ich bekomme jetzt am Montag die konkret verfügbaren Tage noch im September. Und wie es da mit einer Stornierung aussieht, das weiß ich jetzt nicht. Das müsste ich nochmal erfragen. Also normalerweise kann man immer Termine blocken bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und braucht dafür nichts zu bezahlen. Man muss halt schnell sein, was diese anderen Absprachen dann angehen, damit man den Zeitraum einhalten kann. Ja, also macht da mal einfach so schnell wie es geht ein Treffen bei euch in Gelsenkirchen, sprecht das ab, kommt danach auf den Vorstand zu, dann können wir ja auch mal außerhalb der Vorstandssitzung dazu noch ein Gespräch haben, vielleicht auch mit der AG Öffentlichkeitsarbeit zusammen, mit der AG Events zusammen und dann kann man garantiert auch was hochziehen, ja, und das wird dann auch nicht euer VKV-Konto so stark belasten wie die 425 Euro. Okay. Genau. Also zurückgezogen? Zurückgezogen oder vertagt, ne? Ja, mir egal, dann vertagen wir das. Dann Antrag okay. Auf Vertagung, gibt's jemanden, der mir da nicht folgt? Das ist nicht der Fall, damit ist das vertagt. Ich möchte bitte eine Änderung der Tagesordnung. Okay, formuliere. Ich möchte die Tagesordnung dahingehend ändern, dass wir zunächst die Stellungnahme der Nuklearia abstimmen, die wir bereits in einem Pad vorformuliert haben. Wenn man ganz nach unten auf die Zeile... Na, wo ist 569. Es? 569 geht, findet man dort das, was ich aus der... Also machen wir das überhaupt mit der Tagesordnung ändern? Ich laber jetzt schon so rum. Ja, schon. Also wir haben ja jetzt hier die Reihenfolge im Pad. Das ist so ziemlich Tagesordnung. Schön. Also aus dem Pad, in dem wir gearbeitet haben für die Stellungnahme, habe ich einfach die Sachen jetzt zusammenkopiert und die Sachen, die gestrichen wurden, habe ich rausgenommen und damit wir halt da jetzt einfach zu einem vertretbaren Ergebnis kommen. Ich möchte bitte, dass wir darüber abstimmen, ob wir das jetzt so stehen lassen oder nicht. Seid ihr da sicher? Also in der Außenwahrnehmung sehen wir uns und jedes andere Mitglied dazu verpflichtet, die auf Parteitagen beschlossene Position zu vertreten. Also anzuerkennen, ja, aber zu vertreten, das ist natürlich ein bisschen doll. Also wenn das so wäre, würde ich, glaube ich, sogar die Partei verlassen. Wenn die Partei mir aufzwingt, jetzt jeden Parteibeschluss auch noch mit vollster Inbrunst nach außen zu geben. Ja, zumindest mal nicht gegenteilige Positionen zu... Das ist ja okay. Aber nicht zu vertreten. Also zu vertreten finde ich doch ein bisschen doll mit Verpflichtung. Okay, dann formulier bitte um. Ja, anzuerkennen. Also in der Außenwahrnehmung jedoch stehen wir uns und jedes sehen wir uns und jedes andere Mitglied dazu verpflichtet, die auf Parteitagen beschlossene Position anzuerkennen. Ja, steht jetzt da. Gut. Dann geht's ja weiter hier mit Agenturia Freier entwickelt, bla bla. Und da habe ich dieses teilweise noch durchgestrichen. Ja, und das habe ich dann rausgenommen. Ja, aber es stimmt, dass es teilweise ist, weil das mit dem Endlager, das ist bei uns im Wahlprogramm. Gut, egal, streichen wir es weg. Nehmen wir überwiegend. Also es geht ja darum, was der für ein Bild vermittelt und der vermittelt ein entgegengesetztes. Da würde ich auch nicht so, würde ich ganz klar sagen, dass es entgegengesetzt ist. Also einfach ohne irgendwelche Wertung des welcher der Parteimeinung entgegengesetzte Position vermittelt. Richtig. Tut er jetzt gesagt. Eben, das tut er auch. Er vermittelt dieses Bild. Ob ja, dann nehmen wir es halt raus. Das macht die Äußerung so weich wieder. Gut, gut, gut. Ja, ich bin halt so ein Kuschelbär. Dann kommen wir zum nächsten Absatz. Den gibt es in zwei Varianten. Mal 5 Minuten. Ich muss mal kurz weg. Meine Kleine. Also ich hab das jetzt nicht im Pad gemacht, ne? Wir sind hier schon in unserer Vorstandssitzungsseite, ne? Ach so, oh. Wo seid ihr da? Ach, da unten. Also jetzt bei 563. Ja, dann kann ich das Pad ja zumachen. Genau, deswegen habe ich es einfach da reinkopiert, ich kleiner Fuchs. Mensch, du bist aber auch eine Schlaue. Ja, ich weiß. Und vor dem Landesschiedsgericht zur Anklage bringen, das schränkt unsere Handlungsfreiheit ein bisschen ein, oder? Ja gut, in den zweiten verknüpften Satz können wir ja wegstreichen. Okay. Das mit dem Ahnden reicht ja. Genau, das würde ich auch sagen. Ja. Juti. Ja, wollen wir das so nehmen? Ja. Ich glaube, das Wendland wird es uns danken. Okay. Darüber bin ich sehr glücklich. Der Carsten ist nicht mehr da, hat er eben geschrieben. Kommt er dann unter die Enthaltungen? Der stimmt dann nicht mit ab. Eben, er stimmt nicht mit ab, weder das eine noch das andere. Dann müssen wir noch auf Steffi warten. Ja, wir können auf jeden Fall feststellen, dass angenommen worden ist. Wenn Steffi dazu noch dann etwas sagen möchte, hat sie dann gleich noch Gelegenheit. So, wenn ihr jetzt nichts dagegen habt, würde ich jetzt gerne weitermachen. Zeile 377 und sonstiger Antrag. Ticketnummer 61683, Steckbrief der Vorstandsmitglieder fürs Portal. Ja, was ist da jetzt noch für uns zu tun? Ich dachte, das wäre alles erledigt. Nee, nix. Wir haben ja das Pad gefunden wieder und das ist jetzt da verlinkt. Ich glaube, dass damit kann der Patrick leben. Okay. Gut, dann der nächste Antrag, ein Finanzantrag. Den haben wir jetzt, glaube ich, auch gerade behandelt. Genau, das ist die Sache mit der Dauer. Dann haben wir einen weiteren Finanzantrag. Gebühren für ein Postschließfach. Antragsteller ist René Meyer. Piratenbüro stellt einen Antrag. Da muss ich feststellen, dass der Antrag nicht die ausreichende Anzahl an Unterstützern hat und somit eigentlich aus formalen Gründen abgewiesen werden muss. Es sei denn, es befindet sich hier wenigstens ein Oberhausener Anwesender hier zugegen. Ja, ich bin hier. Wie ich auch immer zu der Sache stehe. Da ist ein Protokoll von einem Stammtisch im Wiki. Ich hoffe, das hat er in dem Antrag verlinkt. Und da ist auf dem Antrag angeblich beigefügt, dieser Link. Und da ist in dem Protokoll erwähnt, wer das alles unterstützt. Ah, verstehe. Ist nicht mit dabei, sonst hätte ich den mit reinkopiert. Es steht auch nicht, die Kosten stehen auch nicht da. Das steht alles in dem Protokoll. Würdet ihr denn jetzt beschließen, wenn ich den Link mal eben hier reinposte? Ja, dann schon. Ja, dann bitte ich erstmal mit dem nächsten Programmpunkt weiterzumachen. Ich muss mal eben den Link machen suchen. Machen wir. Dank dir. Gut, dann ziehen wir erstmal den sonstigen Antrag vor. Hatten wir das nicht auch schon abgestimmt? Ja, Alex macht das. Ja, genau. Bin verwirrt. Und wieso ist der auf den 17.8. auf morgen datiert? Ich bin sehr verwirrt. It's magic. Total. Dann weißt du mal, wie ich mich gefühlt habe, als ich diese Tagesordnung erstellt habe gestern Nacht. Uiuiuiui, Respekt. Okay, dann machen wir dann den nächsten weiter. Wieder ein Finanzantrag, 61763. Pressebetreuung Barcamp Bundestag durch AGÖA NRW. Antragsteller ist Uwe Stein und Unterstützer ist Achim Müller. Und ja, die AG Öffentlichkeitsarbeit hat sich wohl im Protokoll auch dazu geäußert. Es geht um die Übernahme bis zu 400 Euro im Rahmen der Pressebetreuung Barcamp Bundestag im Unperfekthaus am 1. und 2. September 2012. Jo. Gibt es dazu Redebedarf? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann denke ich, dass wir darüber abstimmen können. Wer ist dagegen oder gibt es Dagegenstimmen und Enthaltungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit ist das einstimmig angenommen. Dann kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Da will ich nochmal kurz zusammenfassen. Und zwar geht es um einen Finanzantrag, gestellt von Stefan Bien und Christian Pollmann, Achim Ossenberg und Hugo Travni aus dem Märkischen Kreis. Für die Durchführung eines Barcamps 100 Euro ist bewilligt worden. Und wir begrüßen den Ralf wieder bei uns in der Sitzung. Ihr seid ja immer noch da. Tja, uns wird man nicht los. Dann ein weiterer Antrag, Kostenübernahme, Bahnkosten. Antragsteller ist René Grebin. Ist angenommen worden, eine Beauftragung für René. Dafür wurde ein Budget von 69,75 Euro bewilligt. René soll sich bei seiner Beauftragung um die FlauschCon in Bielefeld kümmern. In Hamburg hat er wohl auch noch einen Termin und in Schleswig-Holstein. Ja, ich würde an dieser Stelle gerne nochmal darüber sprechen, wie wir das handhaben mit Beauftragungen. Das hatte ich auch damals in diesem Ticket geschrieben. Da jetzt kein weiterer Antrag folgt, würde ich das gerne jetzt machen, wenn da keine Gegenstimmen sind. Ich bin dafür. Ja. Okay. Also es gab vom letzten Landesvorstand einen Beschluss, wann Beauftragungen erteilt werden können. Ich hatte das in einem Ticket mitgepostet. Der Text dazu ist auch auf der NRW-Vorstandsseite im Wiki verlinkt. Es besagt halt, dass es halt einen Vorteil für den Landesverband geben muss und es muss ein Bericht geschrieben werden, wenn halt Sachen eine Beauftragung erfordern, weil nur mit einer Beauftragung können auch Reisekosten oder Ähnliches abgerechnet werden. Ich würde gerne wissen, ob wir das so beibehalten sollen und dann würde ich auch gerne wissen, ob entsprechend hier bei diesem Beauftragung jenes auch stattgefunden hat. Also ich möchte im Sinne von Heach Tyken spricht, dass ich übrigens sagen, dieser Termin in Hamburg, da ging es auch um die Deko für die FlauschCon und der hat da irgendwelche wahnsinnigen Kontakte, wo zwei Sattelschlepper mit Deko, ohne dass wir was bezahlen müssen, dafür nach Bielefeld gefahren werden und natürlich auch wieder zurück und der wird sicherlich auch gerne einen Bericht schreiben. Okay. Also ich bin ja da seinerzeit Stein des Anstoßes dieser Beauftragungspraxis geworden für die Sozialpiraten. Finde aber, dass wir das lockerer handhaben sollten. Gibt es weitere Meinungen dazu? Eine Frage nochmal an Fitz. In welcher Form lockerer? Also wenn irgendwo eine Veranstaltung ist, die für die piratenmäßig relevant ist, wo wir Leute hinschicken sollten oder wo Leute Interesse daran haben, hinzugehen, müssen die nicht unbedingt von uns beauftragt werden, extra im Vorfeld und dann einen Bericht schreiben. sondern wir müssten, ich sehe das dann so, dass wir eigentlich dann sagen, okay, pass auf, da ist jetzt gerade in Berlin das Treffen XY oder hier Außenpolitik-Treffen. Wir machen das so, dass wir 5 Leuten da Fahrkosten geben, ihr könnt euch bewerben. Ja, ich sehe das ganz anders. Es tut mir leid, ich stimme da absolut nicht zu. Wir haben hier eine Verantwortung, mit den Finanzen auch sachgerecht umzugehen. Wir haben gewisses Teil der Mitgliedsbeiträge, die wir halt verwalten für den Landesverband. Und jetzt irgendjemand, der jetzt Lust hat, irgendwo hinzufahren, ohne dass dem Landesverband dadurch irgendwie ein Mehrwert entsteht, kann ich nicht vertreten. Ja, deswegen habe ich auch hier bei diesem Antrag nicht zugestimmt, weil ich diesen Mehrwert nicht sehe. Und ja, ich sehe auch, dass eine Berichtspflicht notwendig ist, denn jeder, der hier über Gelder verfügt, und das tut jemand, der hier beauftragt wird, der wird auch rechenschaftspflichtig, und die einfachste Form eines Rechenschaftspflicht nachzukommen ist halt, einen Bericht zu machen. Ja, ich verlange keine Vortragstour von den Leuten, sondern einen Bericht, den die Leute auch einsehen können, so dass wir auch unseren Mitgliedern gegenüber rechtfertigen können, warum wir jetzt dieser Person Geld gegeben haben, um halt das zu tun, was sie getan hat. Ich möchte das an der Stelle unterstützen. Ich bin auch fast davon ausgegangen, dass das so erfolgen sollte. Natürlich muss darüber berichtet werden und entsprechend dokumentiert werden, was dabei in Erfahrung gebracht werden konnte. Auch für spätere Veranstaltungen ist sowas ja nützlich. Sonst müssen wir beim nächsten Mal ja wieder jemanden schicken. Ja, dem stimme ich ebenfalls zu. Also ich finde auch, dass die Sache mit der Berichtspflicht da durchaus beibehalten werden sollte. Gleichfalls. Das unterstütze ich auch. Na gut, ich habe auch in der Ausbildung Probleme mit Berichtsheften gehabt, aber ich beuge mich. Okay, dann behalten wir das jetzt erstmal so bei. Wir nehmen den René dann mit in die Gruppe der Beauftragten, und dann hat er dann Gelegenheit, seinen Bericht dort im Wiki zu verlinken. So, ist der Gossi schon wieder da? Ja, ich habe gerade mein Postfach ausgeleert, und da habe ich festgestellt, dass der Antragsteller mich angeschrieben hat mit der Bitte, bei euch den Antrag zu vertagen auf nächste Mal. Und abschließlich aber davon würde ich jetzt gerne wissen, ob der Antrag so beschlussfähig ist, ohne dass der abgewiesen wird. Ja, also so erstmal nicht, weil A steht kein, also nur aus formalen Gründen wäre es halt jetzt nicht möglich. Klar, wir könnten jetzt recherchieren, wie viel kostet ein Postfach und so weiter. Wir könnten jetzt auch sagen, okay, du als zweiter Oberhausener stimmst auch dazu, dann ein dritter findet sich auch aus dem Vorstand. Das ist alles nicht das Thema, aber es sind mir jetzt doch ein bisschen paar formale Hürden, aber gut, wenn andere Vorstandskollegen das anders sehen, wäre ich auch bereit, mich da breitschlagen zu lassen. Also ein Postfach kostet immer 15 Euro einmalig. Ja, ist in dem Protokoll, was ich in dem Antrag schon verlinkt habe, auch drin so beschrieben. Ich wollte jetzt einfach nur wissen, ob der Antrag so abgewiesen wird oder nicht. Aber der Antrag ist erstmal vertagt. Kann ich da ganz kurz was zu sagen? Bitte. Ich hatte den René direkt, nachdem er den Antrag gestellt hatte, angeschrieben und ihn darauf hingewiesen, dass die Unterstützer fehlen. Nur mal so zur Info. Und die andere Sache ist, ihr macht mir die Arbeit wesentlich leichter, wenn da nicht einfach nur ein Protokoll beigefügt wird und ich mich dann durch das ganze Protokoll durchlesen muss. Also eben die Unterstützer separat rausschreiben, ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Jo, aber wir ändern die Sache, die Vorgehensweise mit den Anträgen ja jetzt in den nächsten Wochen. Also wirst du da ein ganz Stück Arbeitserleichterung auch bekommen. Dankeschön. Gut, also für mich, wie ich es sehe, ist das nach Ralfs Aussage, was wir vielleicht noch in die Anmerkung des Vorstands reinschreiben können, dass das 15 Euro kostet so ein Postfach, durchaus beschlussfähig, und insofern könnte ich dem jetzt zustimmen. So, gibt es andere Meinungen hier zu diesem Punkt? Sonst würde ich jetzt hier zur Abstimmung kommen. Moment, willst du jetzt also diesen Antrag abstimmen, obwohl er um Vertagung bittet? Der Antrag ist jetzt für mich komplett. Und ja, Goxi hat um Vertagung jetzt gebeten. Nicht ja, annehmen. Eben, warum sollen wir das Ding denn eigentlich jetzt noch vertagen? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wenn sie es nachher nicht aufmachen, das Postfach, ja, dann brauchen sie es eben nicht. Keine Ahnung, ich habe vorhin eine Mail von dem René bekommen, dass ich bei euch das gerne bitte beantragen möge. Ist doch auch VKV. Ja, eben, also lass uns das Ding abstimmen jetzt und damit ist das Ding vom Tisch, weil das hat uns jetzt schon Zeit gekostet und ja, und wenn sie, wie Holgi schreibt, gerade was vielleicht was anderes wollen, ja, dann brauchen sie es ja nicht nutzen. Aber jetzt haben wir so viel Zeit damit verbracht, dieses Ding hier zu sprechen und zu machen, jetzt sollten wir das auch vom Tisch bekommen und nicht womöglich demnächst wieder auf dem Tisch haben. Gut, also dafür. Dafür. Gut, ebenfalls dafür, dass wir nochmal an unsere GU denken, möchte ich an der Stelle erinnern. Dann haben wir diese Dinge nämlich gespart. Ja, richtig. Gut, dann ist das einstimmig angenommen. Genau, die GU habe ich unten nochmal angefügt, ne? Beziehungsweise den Hinweis. Gut, dann sind wir mit den Anträgen an den Vorstand erstmal fertig. Dann kommen wir zum Sonstigen. Da haben wir jetzt von Chrissy eine Sammelbestellung Infostände. Was gibt's denn da? Ich habe eine Anfrage bekommen, ob wir für die Bundestagswahl nochmal Sammelbestellungen machen für kleine Infostände, damit die Leute jetzt nicht halt das einzeln bestellen müssen. Ich habe jetzt schon mal damit gerechnet, dass es wahrscheinlich so ist, aber ich wollte von euch gerne nochmal wissen, ob das nochmal gemacht wird. Rückfrage, welche meinen die? Meinen die das Infostandpaket? Ja, also er meinte kleine Infostände. Ich denke mal, das ist dieses kleine Paket. Kleine Infostände sind Tisch und Sonnenschirm, oder? Ja, denke ich auch. Ja. Und das ist Barbü, das ist Matthias Schrade. Machen wir sowas für NRW auch, wenn wir dann hier wenn wir Bundestagswahl haben? Ja, natürlich. Wir werden uns auch ganz besonders um NRW wieder kümmern. Also wo Bedarf ist, werden wir da sein. Ganz klar. Gut, dann gebe ich so weiter, dass das noch kommen wird, dass es da Sammelbestellungen geben wird. Dirty Jones möchte was sagen. Ist allerdings gerade stumm geschaltet. Ja, ich würde sehr gerne was sagen. Ich wollte eigentlich gerade schon was sagen, als wir die GEMA-Diskussion hatten. Ich hatte aber leider technische Probleme und das war nicht möglich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da jetzt so was sagen kann, aber auch das gleich im Moment verschieben. Wenn du einen interessanten Aspekt hast, der zur Diskussion des Konzeptes beiträgt, würde ich dich bitten, dass du dich mit dem Ace zusammenschließt, damit du dann, wenn du ein gutes Argument hast, ihm das liefern kannst, sodass er es ins Konzept packen kann. Nee, ich kann das auch direkt hier vortragen, weil das Konzept, das steht eigentlich schon. Wir haben ja Kontakt zu Diskothekenbetreibern. Die warten nur noch darauf, dass wir denen endlich mal einen Termin bestätigen. Ja, und jetzt hängt das einzig und allein von eurer Entscheidung ab. Und dass die Leute nicht das ganze Jahr über Zeit haben, dürfte auch klar sein. Das heißt, wenn ihr über den nächsten Antrag irgendwann in 2 Wochen entscheidet und wir da hinstiefeln zu diesen Diskothekenbesitzern und sagen, ja Freunde, der Termin ist dann und dann. Man sagt, das passt jetzt aber gar nicht, weil wir uns ja schon einen anderen Termin ausgesucht haben, dann stehen wir da in unseren kurzen Hemden. Mal ganz abgesehen davon, dass die Außenwirkung jetzt schon katastrophal ist, wenn man zu den Leuten hingeht und sagt, passt mal auf, Freunde, wir müssen jetzt den Termin erstmal wieder zurückstellen und müssen einen neuen Termin suchen. Also wenn ich da jetzt Diskothekenbetreiber wäre und jemand wäre auf mich zugekommen und hätte gefragt, ob ich Lust auf so ein GEMA-Event hätte, und ich als Diskothekenbetreiber sage, ja sicher, da bin ich richtig gallig drauf und ich hole euch noch Leute ins Boot, dann wäre ich jetzt, käme ich mir leicht verarscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber die macht das doch jetzt nicht so kompliziert. Wir haben das ja eben intensiv besprochen und es geht doch jetzt nur darum, dass ihr die Sachen festklopft, sowohl mit dem Termin wie auch mit den Referenten. Und wenn diese Nummer dann okay ist, dann geht das auch im Umlaufbeschluss beim Vorstand innerhalb von 1-2 Tagen durch. Das ist ja gar kein Problem. Und es gibt vielleicht auch noch andere Kreise, die vielleicht noch was dazugeben oder was auch immer. Auf jeden Fall an der Finanzierung wird es dann nicht scheitern, wenn das Konzept stimmt und eure Referenten stimmen dabei. Ja, dann mache ich das jetzt mal ganz einfach. Wenn der Landesvorstand das genehmigt, können wir morgen die Referenten anschreiben und sagen, das Ding steht, Termin ist dann und dann. Boom. Ganz einfache Geschichte. Das läuft aber genau andersrum. Wir haben uns eben für ein Prozedere entschieden, wie das Ganze laufen soll. Und darum finde ich nicht, dass wir die Zeit jetzt noch weiter damit verbringen sollten, die nächsten 20 Minuten darüber zu diskutieren, über etwas, worüber wir eben schon diskutiert haben. Darum würde ich dich bitten, dass du dich mit dem Ace zusammenfindest und dass du das, was du sagen möchtest und was deiner Meinung nach schon total klar ist, einfach mit ihm zusammen schriftlich formulierst, damit wir das dann vorgelegt bekommen und darüber dann einfach abstimmen können. Das ist bereits passiert. Es wurde ein Konzept vorgelegt und ich hätte mich auch gerade gerne an der Diskussion beteiligt, aber wie ich eingangs erwähnt hatte, gab es technische Probleme. Also ich glaube, wenn wir das so abstimmen, fällt das Ergebnis nicht unbedingt positiv aus. Wir hatten eben klar darüber gesprochen, dass das noch zu ergänzen ist. Ja, ich verstehe aber nicht die Intuition des Vorstandes, das einfach mal so abzuschmettern. Also, pass auf. Letzten Endes ist es ja Geld, was uns zur Verfügung steht, was wir gerne für dieses Event nutzen möchten. Moment, stopp. Es ging darum, zu prüfen, ob das ein VK, also ein rein lokales Event ist oder ob es ein Event des Landesverbandes ist. Es wurde gesagt, okay, es ist ein Event des Landesverbandes. Damit der Landesverband da auch Geld freigibt, muss da auch ein Konzept hinter sein, was auch weit tragfähig ist. Ja. Und das haben wir in diesem Antrag halt noch nicht gesehen, auch nicht in der Diskussion. Da fehlte einfach noch was. Ja, man kann nicht erstmal alle Mittel kriegen und dann sich Gedanken machen, ja, was machen wir denn jetzt damit? Ein Raum alleine ist kein Event. Wer redet denn vom Raum alleine? Es steht alles in den Startlöchern. Es fehlt einzig nur die Zusage, ja, wir können den Raum stemmen. Dementsprechend geht es dann los. Also die ganzen Leute, klar, das Einzige, was man, die AG Öffentlichkeitsarbeit holt man rein, aber die müssen ja auch erstmal wissen, welchen Termin die publik machen sollen. Alles andere macht ja wenig Sinn. Also ich sag's jetzt mal so, ich habe mit den beiden und mit dem Daniel eng zusammen daran gearbeitet und selbst ich habe noch keine Liste bekommen von Leuten, die zum Beispiel von der GEMA zugesagt haben, dass sie das machen möchten. Ich weiß, dass der Magic das zum Beispiel mitmachen möchte und da auch mitdiskutieren möchte, aber es reicht nicht, wenn nur ich eine schwammige Vorstellung davon habe, was das ist, wenn wir sagen, also wenn der Restvorstand sagt, wir möchten das vom Landesbudget bezahlen. Und wenn du sagst, es liegt schriftlich vor, dann bitte unser Postfach, in unserem Postfach liegt nicht das vor, in unserem Postfach liegt nur vor, wie viel Geld es ist und wo es stattfinden soll. Und wenn es dem restlichen Vorstand nicht reicht, das abzustimmen, um das mit dem Landesverband zu machen, dann reicht es nicht. Ja, ist aus meiner Sicht schwach. Gut. Okay, wir nehmen das jetzt zur Kenntnis. Wir machen jetzt weiter. Chrissy, du hast jetzt hier noch eine Frage. Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal gucken. Die Dürener haben eine Einladung zur KMV geschickt und mich nochmal angesprochen, weil sie noch nichts davon gehört haben und wir haben ihnen keine Antwort darauf geschickt, aber aus den E-Mails ging hervor, dass es irgendeinen Formfehler gab und ich würde jetzt einfach gerne den Dürenern irgendwas dazu sagen. Okay, Jörg ist dafür zuständig. Jörg braucht eine Einladungstitel, also Überschrift, also wer ist das Subject? Thema, so heißt es genau. Und er braucht einen Text ohne Anhang und dann kann er den ganzen Kram auch verschicken, wenn genau gesagt wird, wer es bekommt. Insofern, da es eine Kreismitgliederversammlung ist, sollte das kein Problem sein. Ergänzend, in dem Text enthalten muss dringendst eine TO sein. Kann ich dazu vielleicht kurz was sagen? Ich bin aus Düren. Hallo erstmal. Hi. Also wir haben diese Einladung vor, ich glaube, 3 Wochen abgeschickt und seitdem hat nichts mehr gehört. Das Problem ist jetzt, wenn ich richtig informiert bin und diese 21-Tage-Frist gilt, dass die quasi morgen oder übermorgen abläuft, weil seitdem halt das Ganze irgendwo verschütt gegangen ist. Es wäre also sehr schön, wenn wir das Ganze irgendwie sehr kurzfristig noch klären könnten, weil auch schon der Raum gemietet und bezahlt ist. Ich kümmere mich morgen mit Jörg drum. Also könnte man mich vielleicht irgendwie dann anschreiben oder also wie bleiben wir im Kontakt? Weil das ist halt wirklich jetzt so innerhalb der nächsten 24, 48 Stunden wäre es sinnvoll, wenn das Ganze über die Bühne ist. Ich möchte mich dieser Sache anschließen, weil der Kreis Borken macht auch seine erste große, wichtige Kreismitgliederversammlung am 9.9. Und wir müssen überhaupt gucken, dass die Leute eben auch kommen und nicht nur irgendwie unsere 5 bis 7 People, die wir sonst immer haben. Und ich habe jetzt schon 3-mal Erinnerungen auch geschickt und kriege auch keine Einladung hier in den Kreis Borken rum. Und da ist auch alles formal, denke ich, drin, was eben angesprochen worden ist. Okay, Carsten, wir sollten da was einrichten, dass Einladungen irgendwie nicht in dem Vorstands-Queue versauern oder Verwaltung oder wo auch immer es hingeschickt wird, sodass Jörg das auch kriegt und dann auch weiß, sofort raus. Höchste Priorität. Er kriegt eine Message, ist zugewiesen und priorisiert. Das kann ich dir dazu sagen. Na gut, dann reicht das nicht. Dann brauchen wir einen zweiten, der sich noch darum kümmern kann. Also wie gesagt, ich kann auch Mitglieder anschreiben, aber da hast du ja gesagt, ich soll das nicht wegen Nachvollziehbarkeit. Ja, das ist Aussage Jörg. Ich muss mit Jörg reden. Also ich werde ihn anrufen, werde ihn antelefonieren, werde fragen, was los ist. Super. Okay, dann hoffentlich klappt das. Wenn nicht, einfach nochmal bitte einen der Vorstandsmitglieder anrufen. Ja? Okay, vielen Dank schon mal. Super. So, dann Chrissy, dein nächstes Thema. Hatte ich schon, das war die Nuklearia und das ist aber jetzt schon durch. Ah ja, richtig, genau. Dann Geschäftsordnung. Da haben wir eine Geschäftsordnung neu oder überarbeitet. Wer mag da mal eben was zu sagen? Ja, also ich habe jetzt in dem Pad, wo wir letztens auch alle drin gearbeitet haben, mal ganz oben das alles zusammengezogen und habe die Dinge, die in dem Bearbeitungspad weiter unten dann gestrichen waren, rausgenommen und die entsprechenden Kommentare rausgenommen. Also das, was oben jetzt auch ohne farbliche Markierung da steht, wäre quasi die Quintessenz dessen, was wir bisher erarbeitet haben und was unsere GO werden würde. Okay, ja, prima, sieht doch gut aus. Gibt es dazu Anmerkungen? Findet jeder schon die Möglichkeit, da jetzt drüber abzustimmen oder bittet sich noch Bedenkzeit aus oder weitere Überarbeitung? Bitte nicht. Also ich wäre dafür, das Ding, so wie es da steht, abzustimmen. Dann würde ich allerdings noch im Pad dann unten den restlichen farblichen Teil rausnehmen oder wir kopieren das rüber in in das heutige Protokoll. Ich muss zugeben, ich habe sie nicht gelesen. Ich schaffe es jetzt auch nicht. Ich vertraue einfach auf euer Votum. Das ist alles so, wie wir es versprochen haben. Ja, ich sage ja, ich vertraue auf euer Votum da, also ich wäre dafür. Gut, dann stimmen wir darüber ab. Gibt es dazu Gegenstimmen? Ach nee, das ist wichtige Entscheidung, die frage ich jetzt einzeln ab. Ein Punkt noch, bevor wir jetzt abstimmen. Ich habe nämlich gerade gesehen, bei den Finanzbeschlüssen, da hatten wir, glaube ich, was anderes als 100 Euro gesagt. Das ist, glaube ich, noch nicht geändert. Das kann sein. Es war doch 250 Euro, weil wir mit der GO nicht die Satzung überschreiben können oder sowas, ne? Ja, genau. Ich würde das jetzt eben anpassen. Ja klar, das wären Zahlen 53 und 54, ne? Genau. Jetzt darfst du weitermachen. Gut, ich würde das gerne, weil das schon irgendwie so fast amtseidmäßig ist, einzeln abfragen. Carsten. Jo. Ich bin ebenfalls dafür. Fitz. Jo. Klaus. Jawohl. Ralf. Ja. Steffi. Ja. Chrissy. Ja. Okay, dann ist das einstimmig angenommen. Dann haben wir jetzt eine gültige, für uns geltende Geschäftsordnung. Juhu. Ich mache ein Sekt auf. Popcorn. Nein, Popcorn kommt zu anderen Veranstaltungen. Ich weiß. So, dann haben wir hier noch Liquid Feedback. Wer mag da was zu sagen? Ja, da kann ich, glaube ich, was zu sagen. Und zwar ging es, also das war jetzt halt mehr oder weniger der letzte Fall, der hart beworben wurde. Da ging es um eine Beschneidungs-Liquid-Feedback-Frage und die wurde dann eingestellt. Darüber haben wir im Vorstand auch diskutiert nach der Abstimmung. Und ich würde halt einfach gerne mal wissen, ab wann wir sagen, dass Liquid-Feedback benutzbar und anerkannt ist. Und jetzt hätten wir den Achim eigentlich irgendwie noch so mit kontaktieren müssen, das wäre mir wichtig. Da geht es halt eben jetzt um die Frage, ab wann ist Liquid Feedback für uns denn offiziell? Also nehmen wir das in Pressemitteilungen mit rein, sobald es 100, 200, 300 Leute Beteiligung ist? Oder das sind halt so die Fragen und ich habe unten Lösungsvorschläge auch eingefügt, also dass wir es nur im Vorstand diskutieren und daraufhin entscheiden, dass wir es im Vorstand und mit der AGÖA diskutieren und dann entscheiden, dass wir es mit dem Landesverband zum Beispiel in einer Mambel-Sitzung diskutieren oder dass wir halt eine Umfrage erstellen oder halt eben über den Landesparteitag laufen lassen. Und ich will irgendwie, dass der Achim da ist. Mhm. Eine Verständnisfrage. Wir reden jetzt über das Thema, wenn irgendwas relevant ist für eine Pressemitteilung. Ist es dieser Part? Nein, wir reden darüber, wann überhaupt Liquid Feedback so brauchbar ist, dass wir damit irgendwas tun können. Also wir haben ja nun mal eine relativ geringe Beteiligung derzeit, was daran liegt, dass nicht alle Leute ein Passwort haben. Wir können halt aber auch nicht das Pferd von hinten aufzäumen, was wir ja heute schon ein paar Mal als Redewendung hatten, dass wir sagen, ja, erst wenn mehr Leute reinkommen, dann können wir das als relevant erachten. Also müsst ihr dafür sorgen, dass mehr Leute reinkommen. Irgendwie ist es halt falsch rum für mich, weil wenn ich denke, dass es jetzt noch nicht relevant ist, wieso sollte ich dann Leute da reinlocken? Also irgendwie müssen wir da eine Gängelung für finden, was wir machen, ob wir das beim nächsten Landesparteitag dann abstimmen und dann ein Quorum von, ich weiß nicht, wenn 25% der zahlenden Mitglieder aus NRW das machen, dass es dann irgendwie wertig ist. Also ich fände das halt wichtig, dass wir über Liquid Feedback ganz intensiv sprechen und wissen, ab wann es für was auch immer gebraucht wird. Und also, bis dahin könnten wir vielleicht schon mal darauf hinweisen, dass im Liquid Feedback bei so und so vielen Mitgliedern derzeit so und so abgestimmt wurde. Das fände ich sehr interessant. Dann schauen die Leute auf jeden Fall öfter rein. Ich bin da und höre zu. Du darfst sogar was sagen. Gut, ich habe was geschrieben. Ist das bei dir nicht angekommen? Dann wiederhole ich es nämlich. Es ist bei allen angekommen, aber wiederhole es bitte trotzdem, weil deine Meinung als Pressesprecher wichtig ist. Okay, also es gibt ja im Hessischen Landesverband Regelungen in der Satzung, die halte ich im Prinzip für sehr praktikabel, wobei da das Quorum auf 10% festgelegt wurde. Das Problem, was wir im Landesverband haben, ist, wir haben drei Arten von Mitgliedern. Wir haben Mitglieder, die in der offiziellen Statistik auftauchen, wir haben zahlende Mitglieder und wir haben Mitglieder, die in Liquid Feedback angemeldet sind. Das heißt, das Erste, worauf man sich einigen müsste, wäre, worauf sich das Quorum bezieht. Und das der zweite Punkt, den ich für wichtig halte, ist, das Quorum so niedrig wie möglich anzusetzen. Nicht aus dem Grund, weil ich glaube, dass man dann möglichst viel schreiben kann, sondern weil dann die Leute, die sagen, nee, eigentlich ist das blöd, wenn so wenige Leute sich da oder wenn so wenige Leute öffentliche Meinung machen, dann mehr gezwungen werden, sich dort auch zu beteiligen. Was die grundsätzliche Geschichte angeht, denke ich mal, werdet ihr nicht drum rumkommen, das Ganze auf einem Landesparteitag vorzustellen, wenn das in die Satzung soll. Als Übergangsregelung halte ich es, ich drücke mich jetzt mal ein bisschen vorsichtig aus, für praktikabel, zumindest bei Dingen, wo man vom Gefühl her sagen kann, das passt einigermaßen, Liquid Feedback Umfragen und Ergebnisse zumindest einfach als Fakt in einer PM zu zitieren, weil wir machen das ja auch bei Arbeitskreisergebnissen. Also du würdest dann Liquid-Feedback-Ergebnisse bis zu diesem Landesparteitag mit Arbeitskreisergebnissen gleichsetzen wollen? Wäre so mein Vorschlag. Ich bin aber jetzt, also wenn jetzt einer mit guten Argumenten dagegen spricht, bin ich nicht böse. Ja, also was ich nicht möchte, ist, dass ein Liquid-Feedback Meinung als Abstimmung gewertet wird. Das würde ich auf keinen Fall mittragen. Ich würde es als Meinungsbild sehen, unter halt genau der Prämisse, dass ein Liquid-Feedback erhoben wurde. Alles Weitere, also ein Quorum, wie viele mitmachen, würde ich auch nur festlegen an der gesamten Mitgliederzahl. Und nicht an der stimmberechtigten Mitglieder, weil diese beiden Gruppen oder diese drei Gruppen angemeldet in Liquid Feedback und stimmberechtigte Mitglieder, ich glaube, das kriegt man gar nicht wirklich abgedeckt, ob da wirklich jetzt nun diejenigen, die jetzt mit Liquid Feedback sich geäußert haben, auch stimmberechtigt sind. Ja, das ist nicht klar. Ich würde gerne was dazu sagen wollen. Also, warte mal kurz. Eine Sache muss man ergänzen. Die Stimmberechtigung ändert sich ja auch. Die ändert sich genau am 1.1. Das heißt, wer jetzt am 31.12. noch stimmberechtigt war und dann nicht mehr bezahlt, ist schon nicht mehr stimmberechtigt. Also das ist ein sehr, sehr variabler Begriff im Prinzip. So, jetzt Lauschangriff. Was ich sagen wollte ist, ich bin natürlich sehr dafür, dass das weiter eingebunden wird. Ich sehe das aber bei der jetzigen, bei der jetzigen Beteiligung nicht realistisch. Also wir sind da in einem Nanoprozentbereich irgendwie der Mitglieder, die wir haben. Was ich jetzt überhaupt gar nicht verstehe, ist der Einwand von Carsten gerade so, dass man nur zum 1.1. da irgendwie eine Unterscheidung macht und dann sagt irgendwie, ja, der ist jetzt noch stimmberechtigt und der nicht. Also, soweit ich das verstanden habe, ist, wer länger als 3 Monate im Verzug ist, der ist nicht mehr stimmberechtigt. Und das finde ich eine realistische Zahl und die lässt sich, soweit ich das verstanden habe, auch mehr oder weniger in Echtzeit abbilden. Ich möchte gerne, dass das viel stärker eingebunden wird. Bei der jetzigen Beteiligungszahl sehe ich das nicht. Wenn wir es schaffen, diese Beteiligungszahl zu steigern, dann möchte ich das sehr gerne. Nur als Ergänzung, ich hatte jetzt nicht, der Stichpunkt 1.1. ist nur, weil es da umschlägt. Das ist jetzt nicht ein Kriterium zu sagen, wir können die eine oder andere Zahl nicht nehmen. Ich wollte nur ausdrücken, es wechselt. Das heißt, wer in diesem Jahr stimmberechtigt ist, kann es im nächsten Jahr schon nicht mehr sein. Deswegen nur das. Also lieber Lauschangriff, ich verstehe, dass du sagst, bei der jetzigen Beteiligung nicht, es muss mehr sein, aber das ist die Frage, ab wann ist es so viel, dass man sagt, man zieht da mehr draus. Also es geht halt so ein bisschen um konkrete Zahlen. Ab wann stehen wir nicht mehr in den Startlöchern, sondern ab wann geht's halt richtig los? Und das ist halt was ich wichtig finde, dass wir das irgendwie mal für uns festlegen. Und wenn es nur ist, dass wir da jetzt intensiv drüber diskutieren. Ja, also ja, aber genau das ist ja dieses Henne-Ei-Problem sehe ich genauso wie du. Also ich möchte, dass das verbindlich wird, definitiv. Deswegen, ich kann es nicht oft genug betonen, aber ich würde sagen, also wir müssen da ein Quorum erreichen, was über dem Landesparteitag liegt. Das halte ich für realistisch. Und also auch nur das halte ich für akzeptabel. Jo, sprich Kai. Ich bin auch dafür, dass wir da eine gewisse Bindung hinbekommen für Liquid Feedback. Ich würde die Zahl aus den letzten zwei Parteitagen kumulieren. Akkreditierten von den letzten zwei Parteitagen durch zwei teilen und das ist ungefähr immer so die Richtschnur, wo das liegen muss. Die Zahl kann man ja jederzeit kommunizieren und die kann sich ja auch ändern. Weil ich glaube nicht, dass eine starre Zahl irgendwie hilfreich ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass man in der Argumentation geht es ja immer darum, wie viel Beteiligung hat stattgefunden. Und ich denke, wenn man sich nach dem Parteitag richtet, dann kann da eigentlich niemand kommen und sagen, nee, das geht so gar nicht. Und es soll ja auch nicht Partei jetzt komplett bestimmen, sondern man muss natürlich auch gucken, welche Entscheidungen werden da wirklich übernommen, kommen zum Tragen, die in Lücke. Ja, ich finde den Quorumsvorschlag von Kai eine sehr gute Idee. Finde ich auch. Ich auch. Ich kann mich dem nur anschließen, weil es nämlich in etwa auch den 10% entspricht. Was sagen das ist ein bisschen niedrig. Was sagen denn die Restvorstände dazu? Wie findet ihr die Idee? Ich finde die auch gut. Ja, also 10% ist die Höhe, wo wir auch die üblichen Beteiligungen haben. Von daher würde ich sagen, ist das so ein Pi mal Daumenwert, den wir da auf jeden Fall übernehmen können. Ich würde nur sagen, wir sollten einfach uns wirklich überlegen, wie können wir das Thema Liquid Feedback auch wirklich pushen? Wie können wir es näher an die einzelnen Parteimitglieder ranbringen und wie können wir dafür sorgen, dass das immer und immer wieder den Leuten vor die Füße fällt und sie quasi zwangsweise da rankommen? Also Moment. Wir haben halt Fitz. Also zwangsweise Liquid Feedback den Leuten jetzt einzubringen, fände ich keine gute Idee. Ich habe immer irgendwie was gegen Alternativlos. Nee, und ich glaube, dann hast du mich jetzt falsch verstanden. Zwangsweise vor die Füße fällt. Das heißt, dass sie nicht drumherum gucken können, dass es Liquid Feedback gibt. Nicht, dass sie gezwungen sind, es zu nutzen. Das sollte zwangsweise, sondern dass sie es im Grunde genommen immer wieder sehen, hier die Sache findet im Liquid Feedback statt und hier die Abstimmung und so weiter und so fort. Dass also immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird, was alles da abläuft und dass das immer entsprechend weiter publiziert wird. Also nicht, dass sie gezwungen sind, das zu nutzen. Also einen Punkt könnte ich dafür ansprechen, und zwar, sobald jetzt die Umstellung auf 2.0 passiert, was wohl hoffentlich diesen Monat noch passiert, auch beim Länder, kriegt man E-Mail-Benachrichtigungen oder kann das einstellen. Und das hilft schon, weil dann kriegt man einen Link ins Liquid rein, der hilft, dass man das einfach immer mal ball bleibt. Das würde ich nicht tun. Arndt, bist du für Liquid Feedback bei uns zuständig? Unter anderem. Kannst du irgendwie sagen, wie viele Leute sich bei Liquid Feedback in NRW registriert haben? Das kannst du selber sehen. Guck, zähl einfach die Mitglieder da. In jeder Kiste sind, glaube ich, 100 und ungefähr die Anzahl. Da warst du gerade weg bei dem letzten, was du gesagt hast. Wie gesagt, zähl einfach, in jedem Kachel sind 100 und zähl einfach die Anzahl. Ich glaube, wie viel waren es? 800 oder so sind, glaube ich, schon drin. Karl schreibt 1200. Guck dir einfach die letzte ID an. Ja, 1200 ist ja schon mal eine Hausnummer. Also 1204 ist die aktuelle Zahl. Genau. Harry Lee. Ja, nein, aber ich möchte auch darauf hinaus, dass Liquid Feedback nicht, vielleicht nicht das letzte Wort ist. Wenn man sich anschaut, was die Hessen da benutzen, dann ist das ein ganz, ganz einfaches Tool, was man jetzt nicht unbedingt von Liquid Feedback behaupten kann. Und ich wette auch gerne darüber noch eine Diskussion. Ich kenne das, was die Hessen benutzen, nicht. Ich kenne nur Liquid Feedback und ich hoffe auf 2.0, weil ich mir sagen haben lasse, dass das viel einfacher ist. Das konnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Die Hessen machen Folgendes: Wenn eine Abstimmung in Liquid Feedback stattgefunden hat, dann gilt die bis zum nächsten Landesparteitag und dann wird das dort nochmal vorgestellt und auf dem Landesparteitag verabschiedet. Aber solange gilt es als Meinungsbild, was die offensichtlich in etwa gleichsetzen mit einem Positionspapier. Nein, die nutzen ja kein Liquid Feedback, die nutzen was anderes. Stimmt. Und was? Ich glaube, das ist irgendein einfaches Tool, was du nur mit Ja, Nein, Weiß nicht beantworten kannst und auch nur eine einzige Frage. Ein Poll-System. Ja, genau, ja. Ein Poll-System. Ist das Lime? Ich glaube, das ist ein modifiziertes Lime. Ja, weil Lime an sich kann deutlich mehr, ne? Also nicht nur Ja, Nein, sondern viel, viel mehr. Ist schon klar, aber es geht um die Einfachheit. Ah, okay. Aber ich befürchte, durch dieses umfangreiche Thema kommen wir auch hier um eine aktuelle Stunde nicht drum rum. Also da sollten wir uns wirklich Gedanken drüber machen und nicht einfach als Punkt in der Vorstandssitzung um 12 Uhr nachts abhandeln. Das stimmt. Ist ja auch nicht. Also so habe ich es zumindest nicht verstanden. Also hier war ja jetzt so diese Diskussion, wo soll es denn hingehen? Also ich wollte einfach nur jetzt mal so langsam die Diskussion wieder anschieben, damit wir zum Beispiel zu so einem Punkt kommen wie um 12 Uhr nachts müssen wir dann nicht darüber diskutieren, dass es nochmal eine außerordentliche Diskussionsrunde dazu machen, wo wir meinetwegen auch Hessen einladen, die von ihrem Programm erklären oder so. Aber ich finde das Thema so langsam ein bisschen drängend. Ich hätte da schon gerne mal so ein bisschen was, wo wir uns dran halten können. Wir sind ja jetzt zumindest schon mal bis zu der Erkenntnis gekommen, dass wir sagen, eine Quersumme aus den letzten zwei Parteitagen wäre eine akzeptable Beteiligung. Ja, aber passt mal auf, wir haben doch jetzt demnächst auch ein Liquid Feedback Barcamp. Lass uns doch da einfach mal einen Slot nehmen und sagen, ab wann machen wir das oder wie können wir es besser machen. Ja, also sehr gute Idee. Wann ist das? Kommt noch. Dann sag doch mal Bescheid. Ja, und als zweiten Punkt würde ich sagen, wäre bewirbt, stellt doch Anträge mal übers Liquid. Das würde vielleicht auch einige dazu bringen, mal Anträge dort einzubringen. Dann habt ihr nämlich direkt auch eine Grundlage, welche Anträge sind. Also da würde ich den Arndt auch sehr gerne bei unterstützen, weil, also was er sagt, teile ich. Das heißt, wenn ihr eure Entscheidung, die ihr als Vorstand treffen müsst, vorher schon ins Liquid Feedback einstellen würdet, dann würde es zwei Effekte haben. Erstens hättet ihr mehr Feedback von der Basis und der zweite Effekt wäre eben, dass ihr, also das Liquid Feedback an sich als Tool gepusht würde. Ja, aber gibt es denn da solche, also die meisten Anträge, die wir kriegen, kommen irgendwie 48 Stunden vor der Sitzung, wenn es gut läuft. Gibt es denn da so schnelle Initiativen? Also soweit ich weiß, ist die kürzeste Initiative 5 Tage. Ja, dann passt das ja für viele Anträge schon gar nicht. Stimmt. Das Meinungsbild für ein, zwei Themen würde mir da schon einfallen. Aber ich meine zum Beispiel, also so eine Diskussion, wie wir sie vorhin hatten hier mit der Beteiligungsgesellschaft oder Unternehmensgesellschaft, da wird es vielleicht schon Sinn machen. Und ich meine, ihr als Vorstand seid halt immer noch in der Lage zu sagen, nee, wir vertagen das, wir machen das in der nächsten Sitzung. Und spätestens dann habt ihr ausreichend Zeitraum. Genau das meine ich. Finde ich eine sehr gute Anregung. Ähnlich das gleiche Thema mit dem Betriebssport, wo wir eben von gesprochen haben. Warum nicht dazu ein Meinungsbild einholen? Finde ich super. Ja, oder solche Sachen. Ja, genau, das, was der Till sagt. Machen wir jetzt einfach. Wollen wir von uns jemanden bestimmen, der das macht? Ich glaube, in der GO haben wir jetzt gerade verabschiedet, dass ich für Liquid Feedback ein bisschen zuständig bin. Oh, großartig. Du machst das. Wer lacht nur? Hättest du das vorher geahnt, ha? Ihr werdet schon sehen. Nein, kein Problem. So, können wir weiter irgendwie? Ist schon spät. Jo. Ja. So, dann haben wir hier noch Länderfinanzausgleich. Das soll vertagt werden. Verstehe ich das jetzt richtig? Extra Sitzung, extra Runde. So, ja. Würde ich auch sagen, ja. Aufgrund A, der Uhrzeit, B, des Umfangs dieses Themas würde ich das ganz gern vertagen, ja. Gut, dann brauchen wir noch einen nicht öffentlichen, weiteren nicht öffentlichen Teil. Für das, was wir eben besprochen haben im nicht öffentlichen Teil, möchte ich gerne mit euch da noch mal kurz drüber sprechen, bitte, ja. Okay, dann stelle ich den... Sollen wir dann noch vorher einen nächsten Termin ausmachen? Ja, lass uns erstmal einen Antrag stellen auf nicht öffentliche Sitzungsteil, danach den Termin machen. Ich stelle jetzt den Antrag auf einen weiteren nicht öffentlichen Sitzungsteil. Grund ist ja der Datenschutz. Ja, gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen, dass wir diesen nicht öffentlichen Sitzungsteil jetzt gleich im Anschluss durchführen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Termin der nächsten Sitzung. Terminvorschläge. 29. Mittwoch, bitte. Und du protokollierst? Die Claudia kann bestimmt am Mittwoch, oder? Nein, kann die Claudia nicht, weil die Claudia ab 22. Mittwochs abends wieder arbeitet. Verflixt. Tja, Steffi. Ist aber kein Problem. Ich erstelle dir das Protokoll. Du musst dann nur in der Sitzung mitschreiben. Wenn ich ein bisschen Unterstützung kriege, kriege ich das bestimmt hin. So wie ihr das immer macht. So, ja, gut. Also hätten wir den 30. und den 29. Gibt es weitere Vorschläge? 29. werde ich wahrscheinlich nicht können, wenn es Doodle darauf hinausläuft. Da gibt es ÖPNV mit Hamm. Um 20 Uhr bis 23 Uhr, meine ich. Gut, dann stimmen wir jetzt darüber ab. Wer ist für den 29.? Ecke. Ich. Das sind zwei. Wer ist für den 30.? Ich. Ich. Das sind fünf Leute gewesen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Gut, dann sind wir da, glaube ich, fern vom Minderheitenquorum entfernt. Dann machen wir den 30.2030, die nächste Sitzung. Dann beende ich jetzt den offiziellen Teil, den öffentlichen Teil der Vorstandssitzung um 0.07 Uhr. Gut, wir gehen jetzt in den nicht öffentlichen Teil. Ich cool, wir haben es ja doch noch bis 11 Uhr geschafft. Gibt es ja noch irgendwie Sonstiges? Es gab schon Sonstiges, da sind wir schon mit fertig. Okay. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.